Transparenz für die Ohren. Ja gut, wunderbar. Dann fangen wir doch mal an. Ich möchte auch euch alle ganz herzlich hier begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion vom NSA-Untersuchungsausschuss. Ja, ich habe mich hier heute einige Gäste eingeladen, die alle etwas gemeinsam haben. Und zwar sind es halt alles Leute, die schon mal in einer Ausschusssitzung oder in mehreren NSA-Untersuchungsausschusssitzungen waren. Deswegen bietet es sich an, halt dann eben auch über die Sitzungen zu sprechen, wie das da so zugeht, wie man da eigentlich reinkommt, was da bisher besprochen wurde und was da bisher so für Zwischenfälle waren. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass die Leute sich halt kurz vorstellen. Ich bin ja hier sowieso bekannt, aber fangen wir einfach mal der Reihenfolge nach an. Ich hätte jetzt gesagt, Ladies first. Oder wir machen das von oben nach unten, aber... Wie ihr wollt. Erstmal allesamt guten Abend, wenn ich da Ladies First sein soll. Ich heiße Diane Barretto. Ich bin hier heute Abend nicht im Sinne von der Bauer-Holland-Stiftung, obwohl ich da tätig bin. Bin Netzaktivistin und ich tweete auf Englisch live aus dem Untersuchungsausschuss. Und freut mich sehr, hier zu sein heute Abend. Ja, wir freuen uns auch sehr. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach von oben nach unten durch. Dann wäre der Nächste der Aljoscha. Hallo, ich bin Aljoscha Henke aus Berlin und seit 2,5 Jahren Pirat und habe mich jetzt bereit erklärt, für den Jens regelmäßig dem Ausschuss beizusitzen und ihm daraus zu berichten. Ja, ich bin Daniel Lücking, ebenfalls aus Berlin. Für die Piraten in Lichtenberg mache ich ein bisschen Pressearbeit. Ansonsten bin ich Online-Journalist, zähle mich auch zu den Aktivisten und begleite den NSA-Untersuchungsausschuss deswegen per Live-Twitter, weil ich es nicht mittrage, dass unsere Regierungsverantwortlichen derartig belogen werden, wie das in dieser NSA-Affäre tagtäglich neu zutage tritt. Ja, Christoph. Ja, ich bin der Christos, politischer Geschäftsführer der Piraten. Ich sehe das als eine der wichtigsten Themen an, für die Piraten dort zu sein, weil dort werden aus meiner Sicht viele Sachen versucht zu verheimlichen und mit irgendwelchen juristischen Tricks hin und her geschoben. Erschreckend ist es, wenn man dort wirklich vor Ort ist und wenn man den Leuten da unten zuhört. Ja, ich will einfach mal, um das Thema einzuführen, vielleicht ein bisschen ausholen. Der Punkt ist, es gab eben letztes Jahr die großen Enthüllungen von Edward Snowden und in dem Zusammenhang sind eben viele Fragen aufgekommen, wie Geheimdienste besser kontrolliert werden können, wie man sich davor schützen kann, dass alle Leute überwacht werden. In dem Zusammenhang gibt es eben auch Ansätze, das eben zu untersuchen, im Rahmen von Untersuchungsausschüssen die Affäre aufzuklären. Und da muss man erstmal auf eine Sache, glaube ich, hinweisen. Ich habe das mal in dem Pad, was ich auch gepostet habe, oben reingesetzt, einen Link. Und zwar, es gab schon einen Untersuchungsausschuss in Brüssel, also im Europaparlament, im sogenannten LIBE-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Da gab es eben schon einen Untersuchungsausschuss, der auch schon Ergebnisse gebracht hat. Ich habe da mal den Link reingesetzt. Den kann man in diesem Dokument auf Seite 50, zusätzlich nochmal in den Mumble-Chat, die Sachen, die dort rausgekommen sind und die da empfohlen wurden, auch nachlesen. Insgesamt ist so, dass das Bild halt, dass die NSA und angelsächsische Nachrichtendienste in Europa sehr stark überwachen und dass das auch eigentlich rechtlich bedenklich ist, dass es möglicherweise gegen die Verfassung verstößt. Und die Vorschläge, die da gekommen sind, war einmal, dass eben diese EU-Datenschutzgrundverordnung umgesetzt wird, aber auch, dass die TTIP-Verhandlungen ausgesetzt werden, dass das Safe Harbor-Abkommen ausgesetzt wird. Das sind halt konkrete Maßnahmen, die dieser Ausschuss halt vorgeschlagen hat. Das sind aber nur Empfehlungen, die da ausgesprochen worden sind. Umgesetzt wurde davon bisher nichts, auch mit dem Verweis darauf, dass es ja in Deutschland noch einen Untersuchungsausschuss gibt. Im Deutschen Bundestag gibt es diesen Untersuchungsausschuss, glaube ich, seit März, beziehungsweise da wurde er gegründet. Er setzt sich aus 8 Personen zusammen. Davon sind 6 eben von 4 Leute von der CDU, 2 Leute von der SPD Einer von den Grünen, einer von der Linkspartei. Das heißt, die Opposition hat da nur ein Stimmgewicht von einem Viertel der Stimmen oder von 25% und hat damit eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, sich gegenüber der Regierung durchzusetzen. Es sind jeweils immer zwei Leute, die sozusagen da einen Posten haben, die sich das also quasi aufteilen. Also jeder Abgeordnete, der drin sitzt, Bundestagsabgeordnete, hat immer noch einen Sparringspartner halt im Hintergrund. Und es finden eben im Bundestag dann sogenannte Ausschusssitzungen statt. Und das, was eben für so einen Ausschuss charakteristisch ist, ist, glaube ich, dass der Ausschuss eigentlich nicht öffentlich ist. Weil so ein Untersuchungsausschuss ist eigentlich per se, per Default, nicht öffentlich, also eigentlich eine geschlossene Sitzung. Das heißt, wenn der Ausschuss das halt beschließt, dann kann das öffentlich sein, muss es aber nicht. Und da wollte ich einfach mal vielleicht so anfangen. Wir haben uns ja mit dem Thema dann beschäftigt und hatten dann so überlegt, okay, wie könnte man da hinkommen? Der Olli Oscher Henke ist ja jemand, der dort von Anfang an für die Piratenpartei mit dabei war. So vielleicht, Aljoscha, kannst du einfach mal erzählen, wie kommt man denn eigentlich in den Ausschuss rein? Wie muss man sich da anmelden? Was muss man da so beachten? Oder wie waren so deine ersten Eindrücke, als du das erste Mal da teilgenommen hast? Ja, also ich hatte das Glück, als über Presseausweis über die Flaschenpost am Anfang hineinzukommen. Aber jetzt hat sich doch das herausgestellt, dass es auch ganz einfach ist als Bürger. Man muss eben im Grunde genommen sogar nur einen Gang weniger gehen, nämlich den Presseausweis abholen. Man kann nämlich den Tagesausweis, den man normal als Besucher bekommt, direkt an dem Haus holen, wo man auch hin muss. Das geht ganz einfach. Man schreibt mindestens zwei Tage vorher eine E-Mail an das Büro Bürger teilnehmen, schreibt seinen Geburtstag, seinen Geburtsort, seine Meldeadresse, kriegt dann in der Regel innerhalb weniger Stunden Antwort, ja, wunderbar, Sie können gerne teilnehmen. Und dann geht man am Tag, wo der Ausschuss tagt, man erkundigt sich natürlich auf der Webseite des Ausschusses, wann genau das losgeht. Meistens so gegen 12 Uhr, manchmal auch 14 Uhr, müsste man sich eben nochmal vorher drum kümmern. Und geht direkt zum Paul-Löbe-Haus. Das ist das Haus, was am Wasser liegt und direkt an den Bundestag grenzt. In den Hintereingang holt sich seinen Ausweis ab mit seinem Personalausweis, den man vorzeigen muss, geht in den zweiten Stock und man sitzt dort mit den Abgeordneten und der Presse. Ja, ich tu mal auch in dem Pad die Webseite von dem Untersuchungsausschuss reinposten. Das erste ist die Ausweisseite, wo man notfalls nachtelefonieren kann. Das zweite ist dann die Internetseite des eigentlichen Untersuchungsausschusses. Ja, genau, das habe ich jetzt in Zeile 3 reingepostet, ne? Gibt's da eigentlich, also die Plätze sind ja halt beschränkt, ne? Ich glaube, man muss sich, glaube ich, vorher anmelden, ne? Theoretisch sind sie beschränkt. Es gab ein paar, die da auch jetzt nicht positive Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, wenn man sich viele Tage vorher darum kümmert, dann ist es kein Problem. Ich habe bis jetzt eben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die waren, also du bist eigentlich immer reingekommen, sehr kooperativ. Ne? Du bist immer, ich bin immer reingekommen. Oder? Genau. Auch ob Presse oder normal, ich bin immer im gleichen Status reingekommen. Ich habe mich meistens montags angemeldet und bin dann, oder auch dienstags, und bin dann eben donnerstags wunderbar reinmarschiert. Okay. Gibt es denn da auch negative Erfahrungen, die jemand gemacht hat, dass es da vielleicht mit der Anmeldung Probleme gab? Ich meine, die Plätze sind ja eigentlich beschränkt, ne? Also, soweit ich weiß, hat Dani Probleme gehabt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, war ziemlich seltsam. Ich habe mich normalerweise so an der Homepage von dem Bundestag versucht, mich anzumelden. Das ist natürlich ein bisschen manchmal unübersichtlich. Ich hatte am Anfang kein Problem. An den 3. Juli gab es, Journalisten aus dem Ausland. Die hatten sich wahrscheinlich nicht rechtzeitig angemeldet und die kamen nicht rein. Und das hat wahrscheinlich zu tun, dass man als Presse sich auch zusätzlich anmelden muss. Und das haben sie wahrscheinlich nicht verstanden. Sprachprobleme wahrscheinlich. Und ich hatte einmal, habe ich mich angemeldet per E-Mail über die Webseite. Und es hieß, der Plenarsaal sei voll. Und ja, danke. Und ich habe gesagt, das ist nicht im Plenarsaal, das ist im Untersuchungsausschuss. Nein, der Plenarsaal ist voll. Und habe ich noch ein Mail geschickt. Und dann habe ich, glücklicherweise hat sich Jens auch gemeldet und habe ich da ich anderweitig irgendwie eine richtige Mail-Adresse und dann ging es halt. Also die haben auch gesagt, dass die Tribüne sei voll, aber es war gar nicht voll. Und wenn es passiert, dann würde ich einfach nochmal probieren. Meine Erfahrung. Daniel, du hast mal so ein komisches Echo. Ja, Entschuldigung, ich habe meinen Finger am Headset gehabt. Ergänzend zu dem, was die Jenny gerade sagte, also das war ganz eng in der Sitzung mit Binny und Drake. Da ist auch, glaube ich, am Tag vorher noch der Saal geändert worden, um dem Ansturm gerecht zu werden, der dann aber letztlich auch nicht so groß war, wie das dann zu vermuten gewesen wäre. Also da waren zuerst die Plätze dicht und danach ging es auf einmal. Das ist richtig, das hatte aber noch einen besonderen Grund. Es sollte nämlich eine Gesandtschaft der USA mit einer größeren Gruppe kommen. Die hatte Herr Kieswetter eingetragen und deswegen gab es da so Probleme. Das war auch der Tag, wo ich Probleme hatte. Aber die waren kurz da, sind dann wieder gegangen. Der Platz war eigentlich ausreichend. Ah, okay. Aber das heißt in dem Sinne halt, bisher war es jedenfalls so, dass eigentlich alle Leute, die sich angemeldet haben, auch reingekommen sind. Und wenn das mal nicht der Fall war oder da irgendwas anderes gesagt wurde, war das eigentlich ein Missverständnis, ein organisatorischer Fail. Also jedenfalls kann man nicht unbedingt sagen, dass jemand da nicht reingelassen wurde. So, ne? So verstehe ich das jetzt. Also Kollegen aus Dänemark, Journalisten, haben sich scheinbar nicht rechtzeitig angemeldet. Ich vermute, das war der Fall. Organisatorisches Fail, weiß ich nicht, aber es ist nicht ganz einfach für Leute aus dem Ausland vielleicht, sich dazu zu gesellen. Bis jetzt hat es geklappt. Ich habe keine journalistisches Ausweis oder sowas. Also ich muss mich immer als Gast anmelden und wenn man es rechtzeitig, wie gesagt, wie der Kollege vorhin erwähnt hat, am Montag, normalerweise ist es ausreichend und wenn ich keine Antwort bekomme am nächsten Tag, schicke ich noch ein Mail und dann noch ein Mail und ja, so halt. Ja, der Vorsitzende Patrick Sensburg hat ja gesagt, dass diese Untersuchung unter der größtmöglichen Öffentlichkeit geführt werden soll. Jetzt gibt es ja, sag ich mal, verschiedene Abstufungen. Es gibt also offenbar einmal Ausschusssitzungen, die geschlossen sind. Das sind sie nämlich per Default. Das heißt, es gibt eben Sitzungen, geschlossene Sitzungen, dann gibt es öffentliche Sitzungen. Und dann gibt es nochmal öffentliche Sitzungen, die auch gestreamt werden. Das heißt, wo eben diese Sitzung auch dort aufgezeichnet wird und ins Internet übertragen wird. Das sind, glaube ich, so die verschiedenen Abstufungen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, aus der Sitzung heraus, sage ich mal, zu twittern und zu chatten oder Textkommunikation zu betreiben. Man darf aber keine Video- oder Tonaufzeichnungen machen. Ist das richtig? Oder können Sie da nochmal was dazu sagen, wie das dann ist? Ja, also da wird im Vorfeld der Sitzung natürlich darauf hingewiesen, dass keine Videomitschnitte, keine Tonmitschnitte und Bildaufnahmen gemacht werden dürfen. Das macht es natürlich schwerer, weil wir alles eben irgendwie in Textform messen müssen und auch selber nichts aufnehmen können. Was diese Livestream-Geschichten angeht, die waren in der letzten Zeit nur sehr selten möglich. Die erste Sitzung ist live gestreamt worden. Ich glaube, die Riga-Sitzung ist live gestreamt worden. Und das war es dann aber auch schon. Und als es dann um William Binney und Thomas Drake ging, da wurde dann eben auch offenkundig, dass es seitens der Regierung wohl kein großes Interesse gibt, diesen Livestream permanent zur Verfügung zu stellen. Es waren alle Beteiligten einverstanden, dass ein Livestream stattfindet. Die beiden Zeugen waren einverstanden, die Linkspartei, die Grünen. Selbst die SPD hat dann eingeschränkt oder eingelenkt und hat gesagt, ja, wenn die Zeugen damit kein Problem haben, haben wir es auch nicht. Und geblockt haben es letztendlich die Leute von der CDU/CSU. Ich habe bei der Sitzung, bei der ersten Oktobersitzung, dann Herrn Kiesewetter und Herrn Sensburg darauf angesprochen, wann denn mal wieder ein Livestream möglich wäre. Die beiden hatten einen Sitzungskalender bis zum Jahresende präsentiert und erstmal in die höchsten Töne gelobt. Und auf die Frage, wann denn wieder ein Livestream möglich war, hieß es, ja, da sind ja Journalisten vor Ort, die quasi im Minutentakt twittern und live chatten und Protokoll führen. Da brauchen wir ja keinen Livestream, das ist ja genügend Öffentlichkeit. Also das war ein vorgeschobenes Argument aus meiner Sicht und das macht mich auch ziemlich sauer. Ja, zu Kiesewetter, mit dem habe ich auch gesprochen und der wusste auch sofort, wer ich bin. Und der wusste auch, ich habe ihn auch auf Stream angesprochen und er sagte genau das Gleiche, was Daniel sagte zu mir. Also er hat auf sein bis Jahresende einen Kalender hingeschrieben, also hingewiesen. Also ich gehe mal von aus, dass es so eine auswendig gelernte Dose gewesen. Ich denke, dass ich denke, wenn ich mich täusche, der letzte Stream war, als Frank Rieger aus dem CCC als Experte quasi da erschienen ist, weil Herr Chagoyan aus den USA verhindert worden ist. Und mit der Zeugenvernehmung scheint es anders zu laufen. Das ist also offiziell steht es nicht in der Öffentlichkeit. Also deswegen, der Stream, ja genau, das war der Argument bei dem 3. Juli. Kein Stream, weil da Zeugenvernehmungen stattfinden, obwohl Binny und Herr Drake haben sich haben keine Einwände geäußert und trotzdem wurde im letzten Moment diese Stream verhindert, quasi am gleichen Morgen, also vor der Ausschuss begann. Also Experten ist okay, aber bei Zeugenvernehmung scheint es ein Problem zu geben. Ja genau, das wollte ich auch nochmal so sagen. Eine kleine Korrektur zu dem, was der Daniel gesagt hatte. Es gab drei Streams, ne? Einmal zu Grundrechte, dann zu Völkerrecht und zur Technik, also zu Frank Rieger. Wir hatten in diesem Untersuchungsausschuss am Anfang eben drei Sitzungen, wo es so Gutachten gab, von Expertengutachten gab, einmal zum Thema Grundrechte, zum Thema Völkerrecht, zum Thema Technik. Diese Gutachten wurden auch auf der Webseite veröffentlicht. Und das ist halt in dem Sinne halt gestreamt worden. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der Ausschuss natürlich im Vorfeld schon die schriftlichen Gutachten bekommen hat und deswegen in der Sitzung auch sicher mit Überraschungen rechnen musste. Das heißt, er wusste halt genau, was diese externen Gutachter ihm da sagen. Er hat ja die Gutachter selber bestellt. Aber natürlich drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, in dem Moment, wo es ein bisschen unberechenbar wird für die Herrschaften, weil dort halt irgendwelche Ex-NSA-Whistleblower auf den Plan treten. Da möchten sie eben um Himmels Willen halt die Kontrolle behalten, das Heft des Handelns in der Hand behalten und irgendwie keine Zufälle erlauben. Ja, ich bin da ein bisschen enttäuscht, denn man könnte natürlich auch die Zeugenvernehmungen des BND, könnte man zum Beispiel zeitversetzt streamen, könnte dann mit einem entsprechenden Trennenknopf den Stream unterbrechen, wenn man feststellt, jetzt ist was rausgerutscht und hätte dann auch so das größtmögliche Maß an Öffentlichkeit geschaffen, aber da scheint es keinen Willen zu geben. Ich denke, das ist einer der Punkte, wo wir uns heute Abend als Vorschläge, wie man diese Ausschuss unterstützen konnte von außen oder Druck aufzubauen, wäre das ein Protokoll muss her, zeitversetzt oder nicht, ein öffentliches Protokoll, wo die Öffentlichkeit einen größeren Zugang zu diesem Thema hat. Also nur die 24 Leute oder 20 Leute, die wir da sitzen, ob wir das genügt, um Öffentlichkeit herzustellen, ist natürlich fraglich. Obwohl Herr André Meister und Lücking und alle anderen, ihr macht einen fabelhaften, also wirklich sehr gute Arbeit. Das muss ich gleich zurückgeben an dich, Diani, weil auf Deutsch mitzuhören und auf Englisch rauszutwittern, das ist auch eine große Anstrengung. Ich bin gerade mal ins Pad gegangen und habe bei Zeile 24 Anregungen mit aufgenommen. Und damit wir auch gleich sammeln, welche Ansatzpunkte Piraten haben, was sie fordern können und wo man für Öffentlichkeit sorgen kann. Ja, das war eine sehr gute Idee. Ich finde, das ist auch ein sehr guter Vorschlag. Jetzt sind wir schon ein bisschen, sage ich mal, eingestiegen in dieses Thema Öffentlichkeit. Was ich jetzt nochmal ganz gern machen würde, ist einfach nochmal vielleicht chronologisch so die einzelnen Sitzungen halt durchgehen und auch die Dinge, die da halt passiert sind. Also ich glaube, von der Chronologie war das ja so, der Ausschuss wurde irgendwie gegründet im März. Da gab es dann auch so einen Auftrag, dass er eben sich mit den nachrichtendienstlichen Überwachungen da auseinandersetzen soll. Da gab es einen Antrag im Deutschen Bundestag, das heißt eigentlich alle Parteien haben diesen Ausschuss, glaube ich, gemeinsam gegründet, auch die CDU. Und dann gab es eben am 10. April eine erste Sitzung, in der verschiedene Beweisbeschlüsse getroffen worden sind. Die sind auf der Sitzung des Untersuchungsausschusses auch dann veröffentlicht worden. Dann hatte ich aber, ich habe das schon sehr früh verfolgt, musste ich dann feststellen, dass diese Unterlagen von der Seite auf einmal verschwunden waren. Das war am 21. Mai. Das habe ich jetzt mal in Zeile 5 reingesetzt. Weißbeschlüsse wurden also von der Seite vom Bundestagsuntersuchungsausschuss wieder entfernt. Ich habe dann eine E-Mail an den Ausschuss geschrieben im Juni und zwei Tage später wurden diese Beweisbeschlüsse dann wieder auf die Seite draufgestellt. Da hat man so ein bisschen den Eindruck auch gehabt, dass vielleicht da irgendwie intern interveniert wurde. Eine andere ganz interessante Sache, die sich zu dem Zeitpunkt auch abgespielt hat, war ja der Rücktritt von Clemens Binninger. Clemens Binninger war ja der erste Vorsitzende von dem Untersuchungsausschuss und der ist eigentlich, wann ist er eigentlich genau zurückgetreten? Am 10. April, nee, oder Patrick Sensburg ist am 10. April zum neuen Vorsitzenden benannt worden. Ah, genau. Das heißt, dann ist er eigentlich einen Tag vor dieser konstituierenden Sitzung, ist der Binninger sogar zurückgetreten. Kann mal den das Pad mit dem Rücktritt von ihm posten in Zeile 7. In diesem Pad, in seiner Rücktrittserklärung, hat er sich dazu so eingelassen, dass er gesagt hat, ihm ist es auf die Nerven gegangen, dass es vor allen Dingen um die Person Snowden ging. Und ihm ging es ja irgendwie um wirkliche Aufklärung. Für mich ist es immer noch ein bisschen rätselhaft, was es mit diesem Rücktritt auf sich hat. So ein bisschen ist der Eindruck da, dass er vielleicht irgendwie schon gerochen hat, dass er vielleicht als erster Vorsitzender von so einem Ausschuss halt vor allen Dingen den schönen Schein einer Aufklärung wahren muss. Aber nicht wirklich aufklären darf. Herr Binninger hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Hintergrund, dass er so ein Kriminalbeamter ist. Aber wie sind da euer Eindruck? Gibt es da Meinungen von euch dazu, wie man diesen Rücktritt bewerten muss? Ich halte mich ein bisschen zurück, weil ich eben nicht Deutsche bin und das kann ich nur von außen betrachten. Das fand ich eine sehr brisante, markante Geste. Und natürlich, das war im Echo mit Herr Fliesek, der auch gesagt hat, dass die Opposition inszeniert ein Show und die alle beide, sage ich mal, SPD wie CDU, waren auf diese einseitige Fixierung von Snowden, was natürlich auch eine Meinung ist, vielleicht der wichtigste Zeuge sein wird überhaupt. Finde ich ein bisschen schade, um da überhaupt diese Einladung zu torpedieren oder blockieren oder wie auch immer. Das war ein bisschen bedauernd. Vielleicht wollte er einfach nicht die Arschkarte ziehen. Kann natürlich auch sein. Aber Herr Binninger, natürlich, ich kenne ihn nicht und was sein Hintergrund sind und seine Geschichte kenne ich auch nicht. Daher kann ich das nur von außen betrachten sehen. Also ich denke, Binninger ist einfach schon zu lange im Bundestag gewesen. Nämlich seit 2002 ist er ja Mitglied des Bundestages. Er hat auch im BND-Untersuchungsausschuss, wie es sein Lebenslauf kundtut auf seiner eigenen Seite, mitgearbeitet. Das heißt, er dürfte A, eine sehr gute Vorstellung darüber gehabt haben, inwieweit der BND da zum Thema werden könnte. Und ist einfach, was das Hintergrundwissen angeht, schon zu sehr belastet, wenn ich mir Sensburg und Kiesewetter anschaue, die jetzt beide noch nicht so lange Mitglied im Bundestag sind. Die können natürlich noch viel glaubwürdiger momentan die eher unbedarfte Rolle spielen und können wesentlich überzeugender jetzt irgendwelche Dinge nicht sagen oder in einer Art von Naivität annehmen, wie wir das in den letzten 3-4 Monaten gesehen haben, als das ein Binninger kann, wenn ihm da ein Wort rausfällt und jeder weiß, ja Moment, du warst doch schon im BND-Untersuchungsausschuss vor ein paar Jahren, das kann dich doch jetzt nicht überraschen oder warum hast du denn damals nicht nachgehakt, dann ist das natürlich noch eine viel größere Karrierefalle, als das jetzt gerade für Sensburg und für Kiesewetter der Fall ist. Interessant. Natürlich gleich, damit anfing, hieß es, diese Einladung per Snowden auch zu vertagen und so weiter. Das hat alles ein bisschen in die Länge gezogen, ja. Also war es vielleicht strategisch auch, weiß ich nicht. Also ich gehe mal von aus, dass ein politisches Spielchen und Außenbilder sich nicht verbrennen in diesem Ausschuss zum einen und zum anderen mit dem Vertagen von Snowden. Die sind davon ausgegangen, dass wir 2 Monate Maximum an Aufmerksamkeit haben und dann können die in Ruhe arbeiten. Aber das hat ja bis jetzt nicht sein gelassen. Und ich gehe mal von aus, da sind die selber drüber überrascht. Eine Frage bitte, Verzeihung. Dass Herr Binninger von die CDU, CSU und das ist dann auf Sensburg von die SPD, was ist vielleicht taktisch auch gesehen, wann die SPD viel mehr zu verlieren hat in diesem Ausschuss, also dass die da vielleicht die Hitze bekommen? Nee, Sensburg ist auch von der CDU. Also der Ausschuss wird immer von der CDU geleitet, weil die ja, so ist mein Verständnis, weil das ja die, weil die, also die 50% der Leute sind ja von der CDU und die sind also die stärkste Kraft und deswegen leitet jemand von der CDU den Ausschuss oder wie ist das? So eine blanke Mehrheit, also in dem Sinne? Ich denke, das ist eben mit der Einsetzung so gegeben worden und es ergibt sich ja auch aus Dingen wie der Berliner Stunde, wo eben die Redezeiten aufgeteilt werden und wo eben die stärkste Fraktion auch die meiste Redezeit hat. Und das äußert sich so krass, dass eben fast eine halbe Stunde oder ja ziemlich genau eine halbe Stunde auf die CDU-CSU-Fraktion entfällt und dass sich dann Linke und Grüne mit jeweils 8 Minuten dann positionieren können, beziehungsweise auch sehr schnell entscheiden müssen, welche Fragen können wir in der Zeit jetzt noch stellen und unterbringen, wenn sie eben nur diese 8 Minuten haben. Das sind immer Probleme, die sehr deutlich werden. Also ich denke, der Stressfaktor ist für die Opposition in dem Ausschuss wesentlich höher. Und wenn man dann auch einen Blick auf die Qualität der Fragen wirft, die von CDU, CSU kommen, wo man teilweise den Eindruck hat oder wo ich teilweise den Eindruck hatte, das ist jetzt wirklich nur da, um Redezeit zu füllen und wo auch teilweise die Fragen echt ja peinlich werden nach sozialen Vergütungen bei NSA und ob es denn auch Grillfeste gibt und wie interessant man das so findet und ob der Herr Zeuge denn damals mit einem Apple I Computer angefangen hat. Da ist schon viel Realsatire in mancher Sitzung gewesen und da frage ich mich dann schon, was mit diesem Instrument der Redezeit da wirklich angestellt wird. Man darf auch nicht lachen, ne? Genau, das ist das größte Problem. Na kommt, ab und zu mal raunen wir schon, wenn da irgendwie 5-Meter-Ebenen genannt werden, so ganz nebenbei. Warum darf man nicht lachen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich selber war ja noch nie da. Es gilt die Zurückhaltung innerhalb des Bundestages. Das heißt, stehst du auf und hältst ein Transparent hoch, nimmt dich der Saaldienst, führt dich raus und dann war es das Ganze. Das hat es auch so abstrus gemacht, als André Meister, Diani und ich in der vorletzten Sitzung unter Polizeischutz da quasi geblockt haben. Wir waren uns alle dieser Rolle bewusst und uns war klar, wenn wir hier mucken, wenn wir hier irgendwas verkehrt machen, wenn wir hier lachen oder eine Aktion starten, dann werden wir des Raumes verwiesen und dürfen an keiner Sitzung mehr teilnehmen. Und währenddessen waren ganz viele neue, unter anderem auch Christos und ein paar andere Piraten, wieder mal da oder überhaupt mal da auf den Podien und die standen nicht unter Beobachtung. Die konnten also ihr Handy zum Twittern quasi noch halb über die Brüstung halten und das hat den Saaldienst überhaupt nicht gestört und das sind dann schon so echte Seltsamkeiten, die man da auch am Rande dieser Sitzung immer ausmachen kann. Twittern ist erlaubt, Handy ist nicht erlaubt. Das so viel noch kurz gesagt. Ja, das ist ja aber ganz interessant. Lass uns doch mal vielleicht drüber reden, was da eigentlich so für Leute anwesend sind. Also es ist eben so, es ist ein Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus. Es sind die Abgeordneten da, wobei eben, sage ich mal, für jeden Platz in dem Ausschuss, glaube ich, 2 Abgeordnete dort sind. Das heißt, es ist eben Ströbele da und der, wie heißt der jetzt? Von Notz. Von Notz, genau. Das heißt, die Grünen haben eben einen Sitz in dem Untersuchungsausschuss, können aber 2 Leute dann da reinbringen. Das heißt, jeder hat einen und einen Vertreter. Jeder hat noch einen Vertreter dabei. Dann haben die persönliche Mitarbeiter dabei. Erzähl doch mal, was sind da so für Leute anwesend, sage ich mal, jetzt nicht die Zuschauer, sondern nur die offiziell jetzt da zu dem Ausschuss gehören. Ich meine, der letzte Sitzung war zu Hälfte leer, also diesen Kreis, wo die Parlamentarier sitzen. Also die üblichen Leute sind da, sag ich mal. Manchmal ist der Herr Dr. André Hahn nicht da, die Frau Martina Renner ist immer da, Herr von Notz ist da, die Sensburg, Lisek, die Dame, muss ich nochmal gucken, wie sie heißt, aber sonst steht zu Hälfte leer auf der Kreis da unten. Wir sitzen natürlich in der Tribüne oben, ja. Und natürlich gibt es auch diese B, in der Leute, die auch sitzen, da immer Einwände irgendwie äußern, ne? Auch. Genau, also Das ist das, was sich unter der Besuchertribüne abspielt. Dort sitzen in mehreren Reihen Vertreter vom Verteidigungsministerium, vom Innenministerium, vom Kanzleramt. Die haben ihre Namen auch auf dem Tisch stehen und da liegen dann auch vor dem Sitzungssaal die Listen entsprechend mit den Namen aus, wo die Leute sich mit ihrer Unterschrift quasi eintragen. Zusätzlich gibt es dann noch an der Seite Vertreter der Länder. Ich weiß nicht genau, von welchen Bereichen die kommen. Man kann das auch von oben von der Besuchertribüne aus immer recht schlecht erkennen, wer sich da jetzt... LKA ist auch noch dabei. Aber auch also Vertreter die verschiedenen LKAs, die jeweiligen Ländern. Ah, okay. Also die quasi rechts unten sitzen. Und natürlich oder auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter von den jeweiligen Abgeordneten, ne? Sitzen auch da im Hintergrund auch. Genau, also da ist richtig viel los und das Problem gerade mit der Regierungsbank und auch mit den Vertretern vom BKA und LKA ist halt, dass da auch mal jemand aufsteht und einen Schritt nach vorne in Richtung Zeugen macht und irgendwas zuflüstert und dann endet die Antwort auch schon wieder oder die Irritation ist halt gestoppt worden und so als Besucher oben von der Tribüne hat man eigentlich nicht so ganz die Möglichkeit, immer genau zu wissen, aus welcher Richtung das jetzt kam. Genau, aber das finde ich ja ganz, ganz interessant. Also es gibt einmal, sage ich mal, die Abgeordneten, da sind eben auf jedem Stuhl in dem Ausschuss bis zu zwei. Und dann habe ich aber verstanden, haben die noch Mitarbeiter, die gehören also zu den Abgeordneten dazu, das sind also Parlamentsmitarbeiter, so wie unsere Piratenabgeordneten in NRW eben auch Mitarbeiter haben und die können die dann mitbringen. Und dann ist es aber so, dass dort jede Menge Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auch drin sitzen. Und natürlich die Zeugen oder die Gutachter halt, die also quasi dann geladen werden. Aber vielleicht könnt ihr zu den Behörden noch was sagen. Welche Funktionen haben denn die Vertreter von den Behörden, zum Beispiel von dem Landeskriminalamt? Warum müssen Leute von dem Landeskriminalamt in diesem Ausschuss drin sitzen, wenn sie gar nicht als Zeuge geladen sind zum Beispiel? Da hätte ich auch gerne Antworten drauf, ja. Das ist eine gute Frage. Fragen wir uns jedes Mal. Strafbar, oder wie? Oder was? Naja, mich interessiert vor allen Dingen wegen meiner Bundeswehrvergangenheit, was das Verteidigungsministerium eigentlich schon ab den ersten Sitzungen dort macht. Ich habe dann versucht, den Vertreter in Uniform anzusprechen und fragte ihn, wie war denn noch gleich Ihr Name, Herr Oberstleutnant? Ich habe den in der letzten Sitzung nicht so ganz mitgekriegt und bekam dann zur Antwort, ja, das ist der gleiche wie in der letzten Sitzung. Und es war eben keine großartige Bereitschaft da, erstmal Auskunft zu geben. Angeblich kommt er aus der Rechtsabteilung des BMVG und sei aus persönlichem Interesse da. Ich habe das mittlerweile im persönlichen Gespräch mal versucht abzuklopfen, was davon stimmt und was seine wirkliche Aufgabe ist. Keine Ahnung. Und das weiß man eben auch bei all den beiden anderen Vertreter vom Verteidigungsministerium nicht. Das kann man beim BKA und LKA nur mutmaßen, in welche Abteilungen die ihre Erkenntnisse weitergeben und wem das alles dann aus den Sitzungen zur Verfügung steht. Und besonders auffallend war eben, gerade als die Datenschutzbeauftragte in der vorletzten Sitzung da war, dass eben Kanzleramt und Innenministerium ist eben auch da, deutlichen Bedarf hatten, immer wieder bei der Dame mal kurz quasi am Rockzipfel zu ziehen und es ist schon seltsam, was man da sieht und ich denke, in einem Livestream würde sowas dann auch sehr deutlich auffallen und auch zu Fragen in der Öffentlichkeit führen. Nachfrage, Daniel? Ja. Ja, frag uns. Der Herr Oberstleutnant hat nicht sein Namensschild an seinem Dienstanzug? Nein, der hat nicht sein Namensschild an seinem Dienstanzug. Uns ist bewusst, dass er es normalerweise machen müsste. Nein, nicht an. Normalerweise. Nicht normalerweise. Er ist verpflichtet dazu. Okay, das ist eine gute Feststellung. Ich habe es aus meinen Zeiten nicht mehr so im Kopf, dass ich verpflichtend an der grauen Uniform dieses Namensschild tragen müsste, aber ich finde allein, dass es erklärungsbedürftig ist, wer da auf Zeugen einwirkt, wer da den Zeugen im Rücken sitzt und dass eben auch klar sein sollte, welche Ministerien und welche Delegationen da ihre Leute hinschicken und da entsprechend platzieren. Ich weiß es von den Abgeordneten, wer da sitzt, ich weiß es von den Mitarbeitern der Abgeordneten und welche Funktionen da in BKA, LKA sind. Ja, das kriegen wir halt alle nicht zu hören. Und interessant ist noch, die Leute, die nicht dabei waren, was mir noch aufgefallen ist, dass ein Staranwalt immer daneben sitzt. Und zwar dieser Eisenbacher oder wie der heißt. Das ist ein extrem teurer Anwalt und der sitzt jetzt zumindest die letzten zwei Mal, wo ich da war, immer neben den Zeugen. Das ist der Rechtsanwalt, der von BND-Zeugen gewesen. Genau. Johnny Eisenbach? Oder? Eisenbach, das ist ein Staranwalt aus Berlin. Der nimmt für einmal Husten richtig Geld. Gut, aber das sind, denke ich, normale Prozessgeflogenheiten. Sowohl Binny als auch Drake hatten ja Jesslyn Reddick als anwaltschaftliche Vertretung dabei. Johnny Eisenberg, ja, danke. Genau, und wer als Zeuge aussagt, läuft natürlich auch Gefahr, sich irgendwie strafbar zu machen. Und wir haben es in der Sitzung mit dem Herrn B.U. mit dem Herrn R. aus B.A. gesehen, der Herr vom BND. Der war sichtlich unter Stress, unter Druck, was ihm seine Aussagegenehmigung denn jetzt zulässt, dass er das öffentlich sagen dürfe. Ich hatte die ganze Sitzung einen Blick auf seine Hände und auf seine Körperhaltung. Und also der Mann war hochgradig unter Druck und hat zwischenzeitlich den Kronkorken von der Wasserflasche bearbeitet vor lauter Nervosität und hat dann, wie André Meister das gezählt hat, rund 50 Mal auf den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen. Da würde ich, glaube ich, als Zeuge, der da sich möglicherweise mitstrafbar gemacht hat oder mitschuldig gemacht hat, auch nicht ohne Anwalt erscheinen wollen. Ja, diese ganzen Beteiligten von den verschiedenen Behörden wie BND oder LKA, die da drin sitzen die nur in den öffentlichen Sitzungen oder auch in den geschlossenen Sitzungen? Das kann ich dir nicht sagen, weil es ist geschlossen halt. Ne? Ich war bei der letzten geschlossenen schon früh vor Ort, um zu sehen, wie die Leute reingehen. Es gibt auch in der geschlossenen Sitzung dann einen Teil, wo eben diese Vertreter des Raumes verwiesen werden. Und dann besprechen sich die Parlamentarier wieder untereinander, um gewisse Dinge dann taktisch für sich zu regeln. Ich muss auch eine Lanze brechen für diese nicht öffentlichen Sitzungen. Also ein taktisches Vorgehen des Ausschusses, nicht öffentlich zu beraten, ist, denke ich, auch relativ sinnvoll, wenn man hinterher dann gewährleistet, dass eben die Öffentlichkeit immer noch informiert wird. Die Vertreter der Regierung, die Vertreter der BKAs, LKAs und so weiter werden eben zwischendurch dann auch rausgeschmissen, um sich da in Ruhe beraten zu können. Okay, gut, aber diese Behördenvertreter sind halt quasi halt eigentlich eine Behördenöffentlichkeit, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil bei den Behörden auch Beweisbeschlüsse eingeholt werden. Also wenn eine wirkliche geschlossene Sitzung ist, es gibt halt komplett geschlossene Sitzungen, verstehe ich jetzt. Und dann gibt es aber Sitzungen, die sind zwar für die Öffentlichkeit geschlossen, aber für die tangierten Behörden nicht. Das heißt, die LKA-Leute sitzen da drin, wenn Herr Binny dort seine Aussage macht. Herr Binny stand unter besonderem Polizeischutz, Drake nicht. Der bewaffnete Mann stand hinter ihm, das hat mir Herr Binny gesagt. Also wo ich stand, ich konnte nicht direkt das sehen, aber da war jemand mit ihm ständig im Raum, er stand unter Polizeischutz. Ja, okay, aber ich meine das jetzt halt so, wenn jetzt eine geschlossene Sitzung ist und es wird jetzt jemand vom Bundesnachrichtendienst halt geschlossen, dort befragt, also nicht öffentlich, es wird er öffentlich befragt, dann gibt es eine geschlossene Sitzung, dann sind in dieser geschlossenen Sitzung die Zuschauer, also die Journalisten und und ihr halt nicht mal mit dabei. Aber diese Leute von den Behörden, vom Landeskriminalamt, vom Bundesnachrichtendienst, die haben immer noch Vertreter, die auch in der geschlossenen Zeugenbefragung mit dabei sind. Da könnt ihr das nicht genau sagen. Also ich kann es nicht genau sagen, weil wenn dieser geschlossene Teil anfängt oder eben eine höhere Sicherheitsstufe notwendig ist, dann wird auch der Saal gewechselt. Und ich selbst bin da jetzt noch nicht hinterhergelaufen. Ich weiß nicht, ob Aljoscha vielleicht dann auch schon mal in Richtung des Saales gegangen ist, wo man ja eh nicht reinkam. Das heißt, ich konnte dann auch nicht sehen, wer da noch mit rein marschiert. Generell richtet sich das nach der Höhe der Sicherheitsüberprüfung, gehe ich von aus. Und halt auch Mitarbeiter der Parlamentarier, die nicht eine entsprechend hohe Sicherheitsüberprüfung haben, dürfen dann halt auch nicht mit rein. Also da ist die Anne Roth, die jetzt für Martina Renner arbeitet, dann auch eben außen vor, wenn die Sicherheitsüberprüfung nicht passt. Und dann müssen selbst die Mitarbeiter draußen bleiben. Das sind so Dinge, die der Routinebetrieb da mit sich bringt. Das wäre wirklich interessant zu wissen, welche Behördenvertreter dann mit entsprechend hoher Sicherheitsüberprüfung da mit rein dürfen. Ich gehe davon aus, dass die an allen Sitzungen teilnehmen. Ich auch. Ja, das können wir uns ja mal als To-Do merken, wir uns da nochmal Gedanken machen. Wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, so wie ist eigentlich dieser ganze Ausschuss bisher gelaufen? Wir haben, glaube ich, seit Mai jetzt verschiedene Sitzungen gehabt und eine Sommerpause. Die ersten drei Sitzungen, hatten wir schon mal gesagt, da waren im Wesentlichen Sachverständige geladen und diese Sitzungen wurden auch gestreamt. Da gibt es auch Aufzeichnungen, da ging es einmal um die Grundrechte. Ich glaube, da hatten wir die Gutachter zum Thema Grundrecht, die haben eigentlich die Ansichten auch gerade der Piratenpartei oder der Opposition ziemlich stark bestätigt. Nämlich, dass das Grundrecht, dass viele dieser Überwachungsprogramme der NSA, was rausgekommen ist über Snowdens Enthüllung, eben ganz klar gegen Grundrechte verstoßen haben. Dann hatten wir eine Sitzung zum Thema Völkerrechte. Das war am 5. Juni. Dort hatten wir auch drei Gutachter, die das Völkerrecht unter dem Aspekt des Völkerrechts nochmal gewürdigt haben, gesagt haben, dass das völkerrechtlich nicht in Ordnung ist, dass man über das Völkerrecht das falsche Instrument ist, um dagegen vorzugehen. So habe ich das in Erinnerung. Und dann hatten wir am 26. Juni die Sitzung zur Technik, wo dann der Christian Shogoyan von der ATLU aus den USA leider nicht kommen konnte, weil es ein Problem mit dem Flugzeug gab. Und dann Frank Jäger vom CCC da war, der nochmal technisch diese ganzen Programme erklärt hat und nochmal erklärt hat, wie X-Keyscore funktioniert. Das ist auch aufgezeichnet worden. Ich glaube, diese Sitzungen sind jetzt auch vielleicht nicht ganz so interessant oder nicht ganz so brisant, weil die kann man sich ja auch nochmal angucken. Und das sind im Wesentlichen die Dinge nochmal bestätigt worden, die uns, denke ich mal, bisher eh schon klar waren. Dann am 3. Juli gab es dann eben diese Zeugenvernehmung von den NSA-Whistleblowern William Binney und Thomas Drake. Da hatte Viviane jetzt schon angefangen, ein bisschen was drüber zu erzählen. Das ist ja eigentlich der Punkt, wo es wirklich spannend wurde, weil das sind eben Leute gewesen, die schon vorher als Whistleblower, die selber als Whistleblower aktiv geworden sind. Was die halt von Snowden, glaube ich, unterscheidet ist, die haben halt keine geheimen Unterlagen von der NSA mit rausgenommen, sondern die haben halt bei der NSA gekündigt und sind dann mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit gegangen, an die Presse gegangen. Aber vielleicht können wir dazu noch mal ein bisschen was sagen, wer halt Thomas Drake und William Binney sind und wie diese Zeugenvernehmung gelaufen ist, weil die wurde ja auch nicht gestreamt. Ja, also Herr Binney war technischer Direktor der NSA und wie er den Ausschuss erläuterte, er quittierte wegen der Wende der NSA, der direkt quasi eine Woche nach 9/11 gestartet ist. Das neue Gerätschaften sind da bestellt worden und die Programme, die er selbst als mathematische Krypto-Spezialist quasi, hat dann zum Schluss gearbeitet an Software, die Automatisierung von Datensammlung, diese Bearbeitung quasi, wo auch die Metadaten, die Privatsphäre von Leuten, die quasi diese Metadate-Suche wurden dann eliminiert, ne? Und die wurden auch noch verschlüsselt sozusagen unter seinen Programmen. Und diese Programme wurden dann nicht genehmigt worden. Stattdessen wurde von einem Subcontractor ein Stellar Winds-Programm, die auch viel mehr Geld gekostet hat. Ich denke, der Programm von Herrn Benny hat über die fast 4 Millionen und das andere Programm hatte Milliarden dann gekostet. Die wurde natürlich dann eingestellt. Und dass diese Filter oder überhaupt diese Datenschutzmaßnahmen nicht mehr respektiert worden sind, das war für ihn schon ein Anzeichen, dass die Programme, die er entwickelt hat, wurden dann gegen das amerikanische Volk. Er hat das natürlich für den Auslands-Spionage-Wehrdienst dann entwickelt und dann die wurden gegen die amerikanische Bevölkerung angewendet, um massenhafte Daten zu sammeln. Er hat eine sehr viszerale Botschaft da geliefert. Er meinte, es sei die größte Gefahr für die Demokratie seit der Bürgerkrieg. Er meinte, dass es ein Anzeichen von einem Überwachungsstaat, von einem Polizeistaat, dass es läuft ohne Kontrolle. Das ist quasi ein komplett Kontrollverlust. Und dass da die verschiedenen Instanzen, die verschiedenen Agencies, wie man USA, FBI, CIA, DEA und so weiter, IRS, sammeln Daten auf illegale Weise und werden die auch gegen die bestimmten Personen angewendet vor Gericht auf eine illegale Art und Weise. Ne? Die dürfen dann nicht angewendet werden, wenn illegal erhoben worden sind. Und das, die haben das versucht zu hindern und durch die rechtmäßige Kanäle anzusprechen, ohne Erfolg. Als es dann natürlich ein bisschen heiß wurde, wurde Herr Benny natürlich auch angedroht. Man hat ihn in sein Haus mit seinem Sohn und seine Frau, und er war unter der Dusche. Man kam mit bewaffneten FBI-Agenten und haben Computern und was weiß ich festgenommen, ihn bedroht. Er hat auch viele Rechtskosten gehabt. Seine Immunität wurde quasi versucht, das zu, ihm das wegzunehmen. Er natürlich, weil er so ein unglaubliches Wissen über seinen über 35 Jahre bei die NSA, was er eigentlich dazu aussagen konnte, dass man ihm trotzdem seine Immunität trotzdem weiterhin gegeben hat, und sein Fall wurde dann er hat keine Standhaftigkeit vor Gericht gehabt, also es wurde dann verlassen. Er hat nach wie vor seine Immunität und seine Rente, die weit über $300,000 ist im Jahr, im Gegensatz zu Herr Thomas Drake, der auch natürlich auch bedroht wurde. Und als er quasi dann zu der Presse ging, eine sehr interessante Artikel war die Frau Jane Meyer, er wurde natürlich mit dem Espionage Act angeklagt und hat auch 35 Jahre Gefängniszeit in Aussicht gehabt. Er hat natürlich viel gelitten. Er hat natürlich eine viel emotionalere Vortrag gehalten. Es war über 2 Stunden. Das war eher ungewöhnlich, teilweise mit Deutsch. Es war sehr emotional. Ich denke, dass die Parlamentarier, war auch ein sehr anstrengender Tag. Es gab mehrere Abstimmungen, wo man den Saal verlassen musste, warten musste. Also dass dieses, es war sehr antiklimatisch in dem Sinne. Und dann als Herr Thomas Drake, weil Herr Bennys Befragung hat auch recht lange gedauert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es war über 4 Stunden. Es wurde spät, es war sehr warm in den Saal, die Leute waren müde und man hatte nicht mehr den Geduld, und ich denke, man hat Herr Drake auch mit einer gewissen Disrespekt und entgegnet. Und auch bei die Frau Raddack, die auch nur am Anfang der Sitzung sehr 10 Minuten gehabt, für ihre Mandantin zu sprechen und nachdem nicht mehr zu Ende sprechen lassen, als ob sie irrelevant wäre, oder weil sie natürlich auch Whistleblowerin ist und vertritt Snowden, so wie Herr Benny und Drake und andere Whistleblower. Herr Thomas Drake hat über ist Software-Spezialist, und die haben natürlich also die erste Welle, wenn man sich Citizen Four, diese Referenz von Edward Snowden, es gab welche vor mir, es wird welche nach mir geben. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Referenz an diese Menschen, die vor ihm an die Öffentlichkeit sich gewandt haben und alles riskiert haben, ob er natürlich von diesen Menschen inspiriert worden ist, mit seinen Offenbarungen sozusagen. Daniel, hast du noch was dazu zu Also ganz wichtig war bei Thomas Drake, also wie du schon gesagt hattest, erstmal die Rezeption bei den Parlamentariern. Die waren natürlich alle schon unter Stress. Wir hatten ja nicht nur an dem Tag mehrere Abstimmungen. Es war auch der Tag, wo die Spione in den Reihen des BND aufgeflogen, oder die eine Spion in Reihen des BNDs aufgeflogen ist. Deswegen wurden die Abgeordneten auch kurzfristig ins parlamentarische Kontrollgremium beordert, wurden da auf neuesten Stand gebracht und kamen dann wieder zurück. Das heißt also, bis Herr Drake anfangen konnte, sich überhaupt zu äußern, war es 20 Uhr abends. Die Rede selbst war emotional, das heißt, da konnten viele nicht andocken. Und hinterher bei der Befragung stellte sich etwas heraus, was das Problem bei Herrn Drake mittlerweile ist. Sein Wissen ist Sein strukturelles Wissen ist mit Sicherheit relevant. Also er kann beurteilen, wie die Strukturen innerhalb des amerikanischen Geheimdienstes gewesen sind zu seiner Zeit. Und er kann eben auch benennen, wie sich das wahrscheinlich weiterentwickelt hat und an welche, an welchen Punkten da nachgesteuert worden ist. Er ist aber dann in der Zeugenvernehmung hinterher ganz konkret gefragt worden nach der Bezeichnung von einzelnen Abteilungen. Da ging es unter anderem um die Abteilung, die dafür zuständig ist, vom Geheimdienst aus in Kontakt mit den Internetunternehmen zu treten und da entsprechend über Überwachung zu reden. Und er hat, also Drake hat zunächst benannt, dass es diese Abteilung gibt, dass die auch sehr einflussreich gewesen sei und auch sehr geheim. Und er beschrieb etwas, was ich persönlich aus meiner Militärerfahrung kenne, nämlich, dass die in den darauffolgenden Jahren, die er überblicken konnte, beziehungsweise wo er jetzt auch nicht mehr Teil des NSA und der entsprechenden Dienste ist, mehrfach umbenannt worden sind. Guckt man in die Bundeswehr rein, das ist mein Referenzpunkt, da werden auch Einheiten ständig neu aufgestellt, umorganisiert, erhalten neue Bezeichnungen und insofern veraltet das strukturelle Wissen, was man aus dieser Zeit, wo man selber Teil des Systems war, mit rausnimmt, sehr schnell. Was aber nicht heißt, dass man eben keinen Eindruck hat, wie das Ganze weiterhin organisiert wird. Also das Militär und auch der Geheimdienst, die schneiden sich ja nicht mal eben so ein funktionierendes Asset weg oder ein funktionierendes Mittel. Die führen das einfach nur unter einem anderen Namen weiter, was es dann unheimlich schwierig macht, für Menschen sich zu orientieren. Snowden hat aktuelles Material geliefert mit einer hohen Detailtreue. Das heißt, wir waren es gewöhnt und sind es auch heute noch in den Berichterstattungen gewöhnt, mit ganz kleinen, ganz detaillierten Abkürzungen beschossen zu werden, wo wir uns erstmal reinfuchsen müssen. Aber es ist alles ganz präzise geschildert. Und diese Art von Präzision konnte Drake nicht liefern. Und deswegen hatte ich so den Eindruck, dass viele bei den Parlamentariern da dann auch eher so ein bisschen auf Abstand gegangen sind und gesagt haben, ist schwierig, da dann jemanden drauf festzunageln. Ob sie es geglaubt haben oder nicht, ich denke schon, sie haben ihm geglaubt. Dass er hat keine Immunität, das muss man auch im Auge behalten, ne? Genau. Vielleicht strafbar machen in den USA vielleicht. Genau, und auf genau solchen Details, wenn die dann nicht korrekt benannt sind, dann kann er dann natürlich auch festgenagelt werden. Das ist dann natürlich eine Möglichkeit, ihn irgendwie anzugehen oder zu verklagen. Also da war es sowohl für die Abgeordneten eine Zwickmühle als auch für ihn. Er hat dennoch zu allen Fragen versucht, Auskunft zu geben, hat auch immer wieder geschildert, wie sein Wissensstand war und hat gesagt, okay, die Abteilung selbst kann ich jetzt mit dem Kürzel nicht benennen, aber es gab sie zu meiner Zeit und es wird sie danach auch weiterhin gegeben haben. Und manches taucht dann bei Snowden auch wieder auf. Es ist halt aber nur schwierig, das Ganze dann auch so valide zu kriegen, dass man sagen kann, jetzt ist es bewiesen. Ich glaube, die beiden Zeugen sind, glaube ich, beide von der Opposition aufgerufen worden. Ne? Also man kann mit einem Viertel der Stimmen, also sind das dann zwei Stimmen von acht in dem Ausschuss, kann man eben Zeugen vorladen, nach meinem Verständnis. Und die Zeugen William Binney und Thomas Drake sind, glaube ich, beides Zeugen, die eben von Linkspartei und Grünen vorgeladen worden sind. Richtig? Ich hätte eine Frage dazu. Also nur die Mitglieder Kiesewetter, Lindholz, Schipanski, Sensburg, Bliesek, Brenner und Konstantin von Notz, ne? Nur die würden da an Wahl abstimmen können. Nicht die Stellvertreter, nicht André Hahn und Ströbele und so weiter. Das sind nur die Stellvertreter, ne? Die haben kein Stimmungsrecht? Richtig. Okay. Ja, genau. Es sei denn, die Stellvertreter vertreten die Leute halt. Also wenn einer von denen krank ist und der andere dann da ist, also die Opposition hat halt 2 von 8 Stimmen, ne? Ja, genau. Interessant, aber manchmal war Ströbele da mit von Notz und er hat auch Fragen gestellt. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Also manchmal. Genau, Fragen gestellt, glaube ich, ja. Aber wenn es jetzt darum geht, wir wollen einen Zeugen vorladen, dann muss der Ausschuss darüber entscheiden. Und wenn dann eben 2 von 8 Ausschussmitgliedern dafür sind, dann wird der Zeuge halt vorgeladen. Was mich jetzt interessiert hätte, so war, nach meinem Verständnis sind eben William Binney und Thomas Drake eigentlich Zeugen der Opposition. Das heißt, die sind eigentlich dafür da, um hier nochmal zu betonen, wie gefährlich eben die NSA-Überwachung ist. Und da eben vielleicht auch strukturell zu erklären, wie die NSA arbeitet, damit die Abgeordneten dann einen besseren Eindruck kriegen. So ist jedenfalls mein Verständnis. Das wollte ich nur noch mal fragen. Ne? Die sind eigentlich von den Grünen und von der Linkspartei dort eingeladen worden. Interessant, ich habe überhaupt keinen, also ich habe nur die Zeugenliste oder die vorläufige Zeugenliste gesehen. Ich weiß es nicht, leider. Ich wusste nicht über diese Abstimmungsverfahren, das ist auch interessant. Ja, und der Grund natürlich war, dass die beiden konnten auf jeden Fall aus erster Hand berichten, wie außer Kontrolle diese Nachrichtendienste sind, wie wenig Übersicht es sind, was mit diesen Daten gemacht werden, wie die Leute, vielleicht Opposition oder andere Dissidenten oder Whistleblower damit einen Maulkorb vor den Mund oder ins Gefängnis gesteckt werden oder Schlimmeres. Und die Gefahren für die eine freie demokratische Gesellschaft quasi nach 9/11, also auch diese ganze, was eigentlich nach 9/11 alles passiert ist, dass die es in Gang gebracht hat. Also wie die Zeugenauswahl genau ausgehandelt wird, das ist Teil der nicht öffentlichen Sitzung und da muss ich sagen, habe ich auch zu wenig reingeschaut, weil ich damit zu tun habe, sobald Zeugen hochkommen und aufgerufen werden, mich mit den Lebensläufen auseinanderzusetzen, Hintergründe zu sehen und mir dann anzuschauen, wo eventuell Verstrickungen da sind. Also, da muss ich zugeben, da habe ich soweit nicht reingeschaut, weil es auch letztendlich kaum beeinflussbar ist. Ist es möglich, dass das in den Protokollen von André Meister zu finden ist, wenn es in den Sitzungen mal erwähnt worden ist, welche Partei oder welche Vertreter sich da benannt haben, dann auf jeden Fall bei Netzpolitik in die Sitzungsprotokolle schauen. Wäre vielleicht ein guter Vorschlag, dass man sich auch diese, wer hat der Zeuge eingeladen, also wie wir der Stimmungs, wie viele haben dafür oder dagegen gestimmt und so weiter. Das wäre vielleicht auch interessant in Zukunft zu beobachten. Aber jetzt in der Diskussion kommt mir auch gerade der Gedanke, dass auch bei den Experten das ein Thema war. Also da kann man in die Expertensitzung mit Rieger schauen. Da war ja auch dieser holländische Professor anwesend, wo es dann definitiv benannt worden ist, dass der jemand ist, der als Experte von der Opposition benannt worden ist. Und die beiden Experten, die dann aus Großbritannien und aus den USA kamen, die ja in den Zeitartikeln auch nicht erwähnt worden sind, weil da die Zeitjournalisten schon weg waren und die dann erst am Nachmittag gehört worden sind, die hatten dann plötzlich auch so Ansichten, die man eher in CDU-Kreisen wiederfindet, nach dem Motto, ja, ach so, Datenschutz, das ist alles nicht so ganz geregelt und müssten wir vielleicht mal ein Abkommen darüber machen. Und da ich kann mich noch daran erinnern, dass mir an diesem Nachmittag die Zehennägel quasi durch die Schuhspitzen rauslaufen wollten, weil so, ach, wir müssen ein Abkommen drüber machen. Da gingen bei mir so die ACTA- und TTIP-Geschichten auf. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was ich mir in dem Bereich vorstellen kann, als ein Abkommen noch zu machen zum Thema Datenschutz und Geheimdienste. Ja, genau. Aber ich habe ja nochmal jetzt in Falle 13 halt das entsprechende Gesetz reingepostet hier in das Pad. Und daraus geht eben hervor, mit einem Viertel des Stimmgewichts, das sind also zwei Leute in dem Ausschuss, zwei Sitze von den 8 Sitzen in dem Untersuchungsausschuss, kann man eben festlegen, dass Zeugen halt gehört werden. William Binney und Thomas Drake, zwei NSA-Whistleblower, die auch für ihre Enthüllungen oder für ihren Mut, dass sie eben die Verfehlungen von der NSA halt klar benannt haben, einen Preis gezahlt haben. Ich glaube, bei William Binney ist es halt so, dass der zuckerkrank ist oder deswegen auch ihm die Beine amputiert werden mussten oder er dort gesundheitliche Probleme bekommen hat aufgrund von dem vielen Stress. Bei Thomas Drake ist es ähnlich, dass da die Ehe auch kaputt gegangen ist, dass er halt unheimliche Probleme hatte, seine finanzielle Probleme bekommen hat, weil er natürlich verklagt wurde von der US-Regierung oder und sich dann teure Anwälte nehmen musste, die er natürlich nicht bezahlen konnte. Immer noch schwierig halt als Whistleblower halt. Und dann haben wir ja jetzt eben den Fall, der im Ausschuss halt schon immer hin und her diskutiert wurde, und zwar der Zeuge Edward Snowden. Auch bei Edward Snowden ist es ja so, dass eben zwei Abgeordnete oder also 25% der Stimmgewicht ausreicht, um Herrn Snowden als Zeugen zu benennen. Das ist auch passiert. Die Opposition ist immer noch dagegen und es ging dann wochenlang darum, wie er vernommen wird. In dem EU-Untersuchungsausschuss war er, glaube ich, in einer Videoschaltung. Vor dem NSA-Untersuchungsausschuss war es eben so, dass die Opposition darauf bestanden hat, dass er auch nach Berlin kommt und dort genauso aussagt wie alle anderen Zeugen. Da ist die Regierung halt aus verschiedenen Gründen halt dagegen. Ein Termin wurde angesetzt, glaube ich, für den 11. September, also genau an dem Tag der Anschläge. Was natürlich so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man dann sagt, ja genau, die NSA hat natürlich da halt Regeln verletzt, aber es gibt ja auch diese Terroranschläge. Das heißt, das hat man vielleicht aus Taktik auch gemacht, um das ein bisschen abzuschwächen. Wie habt ihr das wahrgenommen, der Zeuge Snowden? Die Grünen gehen ja vor das Verfassungsgericht. Das ist bisher, glaube ich, nur in geschlossenen Sitzungen dort behandelt worden, das Thema, oder? Ja. Naja, also man darf bei Snowden nicht vergessen, die Opposition will ihn vor Ort haben, weil er mit einer Videoaussage aus Russland heraus möglicherweise sein Asyl gefährdet. Die ganze Debatte hatten wir ja quasi über den Sommer. Die Regierung lehnt ab, ihn nach Deutschland zu holen und sagt, eine Videoaussage reicht aus, will auch ansonsten die Beziehungen, die deutsch-amerikanischen, nicht weiter belasten, schiebt vor, Snowden könne in Deutschland nicht geschützt werden und müsse sofort ausgeliefert werden, was aber, glaube ich, auch im Laufe des Sommers dann Experten entkräftet worden ist, die gesagt haben, nee, Moment, es gibt Konstrukte in der Rechtsprechung, die würden durchaus zulassen, ihm da eine Immunität zu gewähren. Da in die Tiefe einzusteigen, das übernimmt ja jetzt dann auch die entsprechende Klage, die da angestrebt worden ist von der Opposition, ich glaube vom Verfassungsgericht ist das der Fall. Also da ist jetzt ganz viel Rechtsklärerei noch notwendig, um dann hinterher zu einem Ergebnis zu kommen, und das ist eben etwas. Ich denke auch, Snowden müsste in Deutschland vor Ort aussagen, müsste entsprechend geschützt werden, und mit dem Ergebnis wird dann hinterher definitiv weder die Regierung zufrieden sein, noch die Amerikaner. Das ist das, worauf es rauslaufen wird aus meiner Sicht, und ja, also er weiß definitiv eine ganze Menge, und es ist ein Spiel auf Zeit, was die Regierungspartei da macht, und das haben wir ja dann bei der letzten NSA-Ausschusssitzung gesehen, wo eben zu spät die Akten an die Parlamentarier zugestellt worden sind. Der Zeuge war besser informiert als die Parlamentarier selbst, weil die Parlamentarier erst die 500 Seiten zwei Tage vor der Sitzung bekommen haben. Und im Gespräch nach der Sitzung war der Herr Sensburg völlig gelöst. Ach ja, da müssen wir jetzt halt erstmal 3 Wochen die Akten auswerten und so, mussten halt das Ganze hier stoppen. Also da ist keine Hast, irgendwie Aufklärung herbeizuführen. Und es ist ein Spiel auf Zeit. Genau, so sehe ich das auch. Wobei ich da etwas pessimistisch bin, was Snowden angeht. Ich glaube nicht, dass es noch Deutschland schafft, leider. Das teile ich mit dir. Ich denke auch. War das bei der letzten Sitzung, die unterbrochen worden ist, am nächsten Tag, glaube ich, gab es erstmal Dokumente, die wurden angefordert bei dem Parlament und auch in der Bundesregierung, also dass ein Auslieferungsantrag vorliegt, ja. Aber genau, was in dieser Frage drin stand, war scheinbar keiner klar. Und es muss man erstmal geprüft werden, ob dieses Auslieferungsverfahren, darin liegt der Knotenpunkt, glaube ich, wenn man feststellen kann, dass es aus ethischen Gründen, dass deine Auslieferung ersucht wird, dann kann diese Auslieferung verhindert werden, also auch nach deutschem Gesetz. Und das wird jetzt gerade geprüft, auch in der Untersuchungsausschuss, glaube ich, auch. Daher ist die Sache noch nicht ganz vom Tisch, aber gleichzeitig die Regierung hat immer gesagt, wir können ihn nicht schützen, wir können ihn nicht schützen. Und warum, war auch eine Frage. Und soweit ich das verstanden habe, man könnte ihn eigentlich nur, also wenn man ihm kein Asyl gewähren würde, nur schützen, solange er im Parlamentsgebäude ist. Man könne ihn nicht so, also außer man würde ihn, was weiß ich, Kronen. Die Frage, ob er Asyl bekommt, ist, glaube ich, gar nicht leben. Aber irgendwie dieses Schutzproblem ist wirklich irgendwie, man könnte ihn nur in das Gebäude schützen, ja. Er musste sich da quasi einquartieren oder sowas. Also dieser Schutz ist auch eine relative Sache oder inwieweit der politische Wille ausreicht, ihn zu schützen. Aber ich denke, wir brauchen, also die Aussage von Snowden könnte jetzt vieles untermauern, was jetzt an Dokumenten im letzten Jahr geliefert worden ist. Aber ich denke, die deutsche Rolle zu diskutieren, ist auch innerhalb von Deutschland ohne Snowden möglich, was nicht heißt, dass ich ihn nicht hier haben will. Aber jetzt muss wirklich ehrlich an dieser ganzen Geschichte gearbeitet werden, gerade im Bereich, wo es um die Verstrickungen des BND geht, die ja weitaus größer sind, als das zu erwarten war, wie die Datenschutzbeauftragte dann auch quasi aufgedeckt hat, dass eben der BND weitaus mehr überwachen darf, als das eigentlich bei den Five Eyes noch der Fall ist. Das sind Dinge, die muss man mit einem Aufklärungswillen hier in Deutschland diskutieren und den sehe ich momentan überhaupt nicht, dass der da wäre. Genau, also das ist auch so ein bisschen jetzt, also ich bin da bisher noch nicht da gewesen, aber der Eindruck, der sich mir so ein bisschen aufgedrängt hat, ist eigentlich der, es geht darum, dass die Bundesregierung halt nicht in das Problem hat, dass es ein Auslieferungsabkommen halt gibt. Es gibt da juristische Bedenken möglicherweise. Der Anwalt von Edward Snowden, Wolfgang Kaleck, hat eben gesagt, sein Mandant wird, wenn dann, eben vor Ort aussagen, muss aber natürlich freies Geleit bekommen. Die Bundesregierung will das irgendwie nicht zusichern. Die Frage ist, will sie das nicht, weil sie nicht kann? Oder vielleicht deswegen, weil Herr Snowden eben ein besonders unbequemer Zeuge ist, weil er ist gewissermaßen halt ein unberechenbarer Zeuge. Man müsste mit ihm ja auch eine öffentliche Befragung durchführen, nach meinem Verständnis, denn die Öffentlichkeit hat ein starkes Interesse daran. Herr Snowden wäre dann möglicherweise in einer Sitzung und könnte dann natürlich einfach erzählen, was er will. Das kann in dem Moment ja keiner verhindern. Herr Snowden könnte in Deutschland auch andere Medienauftritte wahrnehmen und sich dort zum Thema äußern. Und er könnte vor allen Dingen auch, sage ich mal, als Person wirken gegen die Geheimdienste und gegen den Überwachungsstaat. Ist das vielleicht die größte Befürchtung der Bundesregierung, dass hier eine starke persönliche Autorität auch auf den Plan treten könnte? Da kann ich keine Aussage treffen. Ich habe auch nur eine Vermutung. Also ich kann auch noch Vermutungen zu äußern, was sie wollen, aber sie wollen das wahrscheinlich in die Länge ziehen, was ich schon vorhin sagte. Ich gehe von aus, dass die Regierung das wirklich in die Länge ziehen will, bis das öffentliche Interesse gegen Null geht. Genau. Sie haben das versucht, vor der Sommerpause durch die öffentlichen Livestreamings und schönen mediale Präsentierung des gesamten Ausschusses ein Stück weit, glaube ich, hochzukochen, damit es einmal richtig schön heiß kocht, dann nochmal zwei spektakuläre Zeugen geladen und dann die Hoffnung, okay, jetzt ist nach der Sommerpause aber alles quasi abgekocht und steril und jetzt wird es alles unter dem Deckmantel der Schweigsamkeit vor sich hin plätschern. Dazu passt, dass auch alle Abgeordneten, die da in dem Ausschuss sitzen, eigentlich nach der Sommerpause erkennbar weniger darüber kommunizieren als vor der Sommerpause. Wobei vor der Sommerpause war es natürlich heiß. Wir hatten die Geschichten mit dem Spion, wir hatten die Top-Zeugen, wir hatten kurz diese Verizon-Geschichte mit den Servern im Bundestag. Da haben sich innerhalb von 3-4 Wochen Sitzungstermine an Sitzungstermine gereiht. Ich weiß nicht, wie Diani die Zeit in Erinnerung hat, aber der Juni, Juli, der war echt extrem stressig, auch was die Berichterstattung angeht. Und da war es dann gut, dass auch die Sommerpause kam. Jetzt nach der Sommerpause merke ich eigentlich sowohl bei Martina Renner als auch bei Konstantin von Notz irgendwie, dass es ein bisschen nachgelassen hat mit der Intensität. Iconal hat dann nochmal ein bisschen hochgekocht wieder, dass man ein bisschen mehr darüber berichtet hat, aber generell so griffig und plakativ ist das Thema momentan nicht. Was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass von 500 Seiten Informationsmaterial bzw. Akten, die jetzt nach der letzten Sitzung noch ausgewertet werden müssen, 166 angegeben sind, dass sie als geheim eingestuft sind, wo man dann halt auch nicht so ohne weiter drüber reden darf, ohne selbst einen auf den Deckel zu kriegen. Und dass der Willen da ist, Parlamentarier zu deckeln, das hat Herr Fliesek jetzt vor kurzem zu spüren gekriegt, dem Iconal so ein bisschen rausgerutscht ist oder der da ein bisschen mehr drüber erzählt hat und der jetzt eine recht gute Show bei der letzten Sitzung hingelegt hat, wo er sich von dem ganzen Zeug sehr unbeeindruckt gezeigt hat, von den ganzen Androhungen, dass man gegen Parlamentarier vorgehen könnte. Ganz abgenommen habe ich ihm das in der Hinsicht leider auch nicht. Ich habe, um da nochmal an diese Snowden-Sache nochmal anzuknüpfen, ich habe mal in Zeile 15, 16 und 17 ein paar Tweets von Patrick Stensburg und Tanja Schimpanski von der CDU, sind die beiden, glaube ich, reingesetzt. Der eine ist halt schon von früher, da sagt ja der Stensburg halt, Snowden hat auch gar keine Beweise und Inhalte. Tanja Schimpanski sagt dann halt irgendwie, darüber kann Snowden dann am 11. September 2014 via Video von der NSA-Untersuchungsausschuss berichten. Da geht es irgendwie um die Fußball-Weltmeisterschaft. Das sind ja teilweise schon so ein bisschen Gehässigkeiten, die ich da so raus höre. Angeblich lügt Snowden oder so. Wie ist denn so die Stimmung in dem Ausschuss gewesen zu dem Zeitpunkt? Also sag mal jetzt vor der Sommerpause, hast du ja gesagt, da ging es ziemlich heiß her. Wie muss man sich das halt vorstellen? Sind Leute dort halt richtig sauer gewesen oder aggressiv gewesen? Oder sind die da alle ganz nett, so von der Atmosphäre her? Also da sind alles Profis, auch die Opposition. Die machen das, ich sag mal, eher taktisch-strategisch und sie haben das sicherlich gut gemacht. Die Aufregung, die sie gezeigt haben, die war sicherlich echt, aber sind eben auch Profis. Also Herr Schepanski ist mir ganz unangenehm in Erinnerung geblieben, als er Drake in der Abendsitzung angegangen hat. Er hatte sich empört darüber geäußert, dass Drake einen Vergleich zur Stasi aufgemacht hatte in seiner Rede. Und Herr Schepanski meinte dann, ob Herr Drake denn nicht wüsste, dass es an der innerdeutschen Grenze Mauertote gegeben hätte und wie er denn jetzt dazu käme, da irgendwelche Parallelen zu ziehen. In einer völligen Naivität, dass eben diese ganze Geheimdienstaktivität, allein was die auch was das Drohnenthema angeht und die unrechtmäßigen oder zweifelhaften Beschüsse in fernen Ländern, überhaupt gar keine Vorstellung war bei Herrn Schepanski erkennbar, dass von diesen Geheimdienstaktivitäten für Menschen auch Lebensgefahren ausgehen. Nicht in unseren Ländern jetzt vielleicht so ganz deutlich, wenn man nicht direkt gegen diese Geheimdienste opponiert, aber mit Sicherheit in dem Wirken, was möglich wird aus den Überwachungsdaten. Und ich habe da relativ fassungslos gesessen, als er dann Drake entsprechend kritisiert hat. Einfach, er hatte keine Vorstellung von den Dimensionen, die diese Überwachung annehmen kann und dass die eben auch lebensbedrohlich für Menschen werden kann und dass es mit Sicherheit weitaus mehr Geschädigte geben kann, weil es eine weltweit aktuell stattfindende Geschichte ist, als es nur lokal auf das Territorium der Bundesrepublik zu begrenzen. Also es ist schon, kann man nur mit dem Kopf schütteln und das würde ich gerne viel deutlicher und viel lauter tun, aber darf man auf der Besuchertribüne leider nicht. Also ich fand das so ein bisschen interessant, wie man also fast, keine Ahnung, schikanenhaft mit ihnen umgegangen ist, also bis bei, dass die deutsche G10-Schutzmaßnahmen sind sowas von luftig, dass es denen nicht passieren konnte und es war ein bisschen so pathetisch, was er halt vor sich hingegeben hat, also Herr Drake. Und inzwischen seit Iconal und diese Drohnenberichte, was hier aus dem deutschen Boden so quasi per Knopfdruck aus den USA aus und mit Metadaten von Flüchtlingen und so weiter angestrebt wird, ist schon gesetzwidrig, einen sehr großen Verstoß gegen die Grundgesetze und ist es nicht unähnlich, wie es in den USA stattfand. Deswegen fand ich, dass sie also so ahnungslos dastehen und also ganz unwissend oder sehr naiv mit diesen Erkenntnissen umgegangen sind. Fand ich auch sehr schockierend, muss ich sagen. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, das ist schon so, dass in diesem Ausschuss eine ziemliche Inszenierung halt stattfindet. Die verschiedenen Parteien inszenieren sich da so ein bisschen mit ihren Zeugen. Da wird auch vielleicht mit harten Bandagen gekämpft so in den Befragungen. Vorhin habt ihr ja schon mal auf eine Situation hingewiesen, und zwar, wir haben das ja gehört, es gibt einen Menschen von netzpolitik.org, der André Meister, den kenne ich auch persönlich, der sitzt in dem Ausschuss drin und ist einer von den Leuten, die eigentlich immer da sind in allen Sitzungen und der ein Live-Protokoll schreibt. Und dann haben wir halt quasi gehört, dass der in dem Ausschuss halt, ja sagen wir mal, beobachtet wurde oder beschattet wurde, sich da Leute hinter ihn gesetzt haben, um ihn genau zu beobachten. Ihr habt das vorhin angedeutet, dass ihr da auch unter Beobachtung gestanden seid, also der Daniel und die Diani. Vielleicht könnt ihr mal zu der Situation halt nochmal was sagen, wie da in dem Ausschuss möglicherweise auch, sage ich mal, NGOs oder Parteien, die von außen sich das anschauen, behandelt worden sind. Ja, also André war an dem Tag sofort beim Reinkommen aufs Podium schon sich der Situation bewusst, dass er da jemanden hinter sich hat. Der saß halt auch in meinem 3 Meter Wohlfühlradius hinter mir, und dann gab es ein kurzes Wort hin und her. Wo eben auch André zum Ausdruck gebracht hat, dass er das nicht will, dass ihm jemand so über die Schulter schaut. Ich habe es dann auch auf Twitter thematisiert, und mir fiel dann später während der Sitzung noch auf, nachdem dann der Sitzungsorganisator der CDU kurz hochgekommen ist, André beruhigt hat und irgendwie den Polizisten da wegzitiert hatte, fiel mir so anderthalb Stunden später auf, dass wir von einer anderen Richtung dann aus Mitte des Podiums permanent unter Beobachtung von einem anderen Herrn standen. Und weil ich da gerade sowieso etwas, einen Durchhänger hatte und ein bisschen Abstand brauchte, das Twittern ist halt auch recht anstrengend, wenn man das so intensiv betreibt, habe ich ihn halt konfrontiert und habe halt die ganze Zeit stumpf und stur zurückgestarrt. Und er war dann damit beschäftigt, in sein Mikro zu murmeln, und ich habe erst gedacht, naja, hat er vielleicht ein bisschen Zahnschmerzen. Aber er hatte definitiv die ganze Zeit den Blick auf die Gruppe von Journalisten gerichtet. André Meister, der Herr von Heise war auch dabei, meine Wenigkeit, Diani und andere Journalisten, und hat, wie gesagt, so den gesamten rechten Bereich im Besucherbereich außer Acht gelassen, wo normale Besucher gesessen haben, die natürlich mit den Geflogenheiten vielleicht nicht so ganz vertraut sind, wo auch Handys offen gehandhabt wurden. Und ich denke, da sollten auch sämtliche Besucher darauf achten, bei diesen Sitzungen nicht über die Stränge zu schlagen. Das ist nur ein willkommener Anlass, dann zu sagen, nee, wir machen keine nicht öffentlichen Sitzungen mehr, sonst kommen wir, wir machen keine öffentlichen Sitzungen mehr, sonst kommen wir ja gar nicht voran. Also da müssen wir uns wirklich tierisch zusammenreißen. Klar wären Audioaufnahmen toll, klar wären Videoaufnahmen toll, aber wenn das eben dazu führt, dass die Öffentlichkeit gänzlich ausgesperrt wird, das darf eben nicht passieren bei der Geschichte. Und hinterher, das hat dann von Zeit Online der Kai Biermann in dem Artikel auch so ein bisschen geschildert, man habe den Verdacht gehabt, jemand könne vom Besucherpodium aus Flyer werfen, beziehungsweise, und da ging bei mir die Alarmglocke an. Also nicht nur André hatte standardmäßig Aufkleber dabei, ich selbst hatte auch in meinem Rucksack vom Wochenende vom Whistleblower-Netzwerk rund 200 Trifolds dabei, die ich einfach mitgebracht hatte, noch nicht mal für den Ausschuss, die waren vom Wochenende noch in meinem Rucksack. Und seit dieser Sitzung ist eben auch bei mir die Schere im Kopf nach dem Motto, naja, was passiert denn mit deinem Rucksack, wenn er unten am Eingang durch den Scanner gefahren wird? Wird er nur einmalig kontrolliert oder wird da ein Bild von gemacht, was gespeichert wird und was sofort dazu führt, dass man nervös wird, sobald in dem Rucksack irgendwas anders ist? Also es ist eine sehr unangenehme Situation und man hat das dann auch zur nächsten Sitzung direkt abgestellt. Also da wurden dann nicht mehr die Namen von Presseausweisinhabern, die andere Schilder haben, notiert, was in der Sitzung mit André Meister und der Polizeiüberwachung der Fall war. Da wurde eben handschriftlich auch noch jeder Journalist auch mit Dauerausweis notiert. Wer eine Akkreditierung hat, darf sich normalerweise als Journalist im Bundestag in jeglichen öffentlichen Sitzungsbereich bewegen, ohne dass da noch was nacherfasst wird. An dem Tag mit der Polizeiüberwachung und der Netzpolitik-Aussage, wir twittern oder wir bloggen auch unter Polizeischutz, da hat eben dann auch da jemand standen und hat sämtliche Journalisten namentlich erfasst. Und da muss man eben auch reagieren und das dann auch ein bisschen hochkochen und sofort zum Thema machen. Und das tun eben auch die Parlamentarier, wie auch zuletzt Martina Renner, die mit drei Fragen bei der letzten Sitzung herausgearbeitet hat. Wir hatten nicht genügend Vorbereitungszeit, der Zeuge ist besser informiert als wir und deswegen müssen wir das Ganze jetzt abbrechen, um entsprechend auch Vorbereitungszeit zu haben. Das war für mich eindeutig eine Retourkutsche auf das Schreiben vom Kanzleramt, wo eben Druck auf die Parlamentarier und auch auf die Presse ausgeübt worden ist. Und das ist auch etwas, was die Öffentlichkeit im Blick haben sollte, auch für die Journalisten und die Blogger, die dort Bericht erstatten, kann das ganz schnell haarig werden. Das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir uns da zu weit aus dem Fenster lehnen oder eben etwas raushauen und raustwittern, was dann in der nächsten Minute zurückgerufen wird. Also dass da irgendwelcher rechtlicher Fu noch angestellt wird, auch weil irgendwas unterstellt wird von Aufnahmen oder sonst irgendwas, das sind auch noch so Eskalationsstufen, die ich kommen sehe. Ja, ich wollte schon mal bei der Situation mit dem André Meister da bleiben. Das war ja, glaube ich, nach der Sommerpause, ne? Ja. Und kann das damit zusammenhängen, dass Netzpolitik auch irgendwelche Unterlagen veröffentlicht hat? Also ich verstehe, es jetzt so gibt Leute, die sind eben für den Bundestag akkreditiert, die können sich in dem Gebäude halt frei bewegen oder in dem Paul-Löbe-Haus und die können dann eben auch in diese Ausschusssitzung gehen. Da müssen die sich dann nicht mehr gesondert dafür anmelden. Insofern wissen die Leute eigentlich nicht genau, wer an der Ausschusssitzung teilnimmt und wer nicht. Und jetzt hat man an einer Sitzung auf einmal angefangen, halt jeden halt zu erfassen. Also jeder, der rein wollte, musste sich irgendwie eintragen, dass man wusste, wer sind eigentlich genau die Leute, die dort auf der Tribüne sitzen. So verstehe ich das jetzt. Um irgendwie zu wissen, wem man es da zu tun hat. Ist das richtig? Oder? Ich habe das auch im Sommer auch wahrgenommen. Beim 3. Juli, glaube ich, fing das an oder ist mir aufgefallen, dass man sich da am Eingang mit einem Tagesausweis oder Gastausweis am Eingang musste man sich da eintragen lassen. Und als ich beim letzten Untersuchungsausschuss reinkommen wollte, war eine Juristin Lena Ramp neben mir und der Thorsten Benke von Aufnehmen, die haben sich kategorisch geweigert, weil die hatten eben ihre Ausweise dabei und haben gesagt, nee, das ist für Juristen einfach nicht korrekt, dass man sich da auch noch namentlich anmelden muss. Genau, so eine namentliche Erfassung hat in der Überwachungssitzung am, ich glaube, 9. Oktober war das ja, stattgefunden. Und in der Sitzung drauf, in der 2. Oktober-Sitzung, da ist dann definitiv der Name nicht mehr notiert worden. Da habe ich der Dame nur den Presseausweis hingehalten, die Akkreditierung, und dann hat die mich quasi durchgewunken. Ich bin dann auch noch stehen geblieben und habe auf ihre Liste geschaut und sie hat definitiv nur Besucher abgehakt. Für Besucher ist das ja in Ordnung, dass man da entsprechend das Ganze noch festhält und nachprüft. Journalisten sind belehrt worden, die haben Verhaltensregeln schriftlich bekommen, wie sie im Bundestag unterwegs zu sein haben, stehen immer unter dem Damoklesschwert, dass sie ihre Akkreditierung wieder loswerden können. Ich selbst bekomme nur eine wochenweise Akkreditierung. Mancher Blogger kriegt eine jahresweise Akkreditierung, aber das hat halt auch schon was Anerkennendes oder was Huldvolles, dass man sowas dann quasi auf Dauer bekommt. Ich weiß nicht, wie das jetzt im nächsten Jahr aussieht, ob ich da dann aufgrund der nachgewiesenen Artikel auch so ohne weiteres wieder eine Akkreditierung bekomme. Also wenn wir Organisationen haben, die Pressevertreter entsenden können oder eben auch uns da unterstützen, dass wir selber als Pressevertreter auch weiterhin gelten, das wäre natürlich auch für jeden, der da Bericht erstatten will, hilfreich. Muss natürlich dann auch an entsprechende Verhaltensmuster geknüpft sein, dass man eben nicht Aufnahmen macht und die dann irgendwie über Kanäle ins Internet bringt. Das würde der ganzen Geschichte, glaube ich, nur schaden. Wenn ich das mal ganz reinbringe. Daniel, haben die nicht gesagt, dass die würden gern die Einstufung, die Classification von diese Protokolle vielleicht entschuppen, dass sie vielleicht doch an die Öffentlichkeit mal gelangen? Genau, das wäre auch etwas, also dass die Abschriften, die gefertigt werden, die sollte man, das wäre auch eine Forderung, die aus mehreren Ecken jetzt kommen sollte. Es sind Protokollanten anwesend, die quasi mit Blog oder mitschreiben, was in den Sitzungen stattfindet. Diese Protokolle müssen hinterher natürlich übersetzt werden, weil es Steno ist. Und ich denke aber, dass... Nee, die sind auch, ich denke auch, weil wer liest denn schon Steno? Die Parlamentarier müssen auch das lesen können, oder? Genau. Nein, das ist Steno. In den Sitzungen selbst ist das Steno, ja, das heißt, es steht nicht direkt nach der Sitzung zur Verfügung, genau. Wird aber mit Sicherheit im Laufe der Tage danach übersetzt und in ein ausgeschriebenes Protokoll gepackt. Und ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, dass diese Dinge unter Verschluss gehalten werden, wenn oben Gäste sitzen dürfen, wenn oben Journalisten sitzen dürfen. Ich könnte mir sogar eine Version vorstellen, wo man vielleicht hinterher sagt, okay, wir haben nochmal eine Redaktion gemacht und haben gewisse Dinge dann rausgenommen. Das wäre natürlich nicht hundertprozentig im Sinne der Transparenz, aber das wäre etwas, was der Öffentlichkeit dann wieder auffallen könnte. Man müsste diese Protokolle dann auch gegenlesen. Inwiefern die Redaktion, wie viele Mal vielleicht Redaktionen gibt oder das zu vergleichen, was wir da aufgezeichnet haben. Notiert haben, genau. Genau, es ist auch interessant, ich denke, für zukünftige Recherchen oder Historiker oder wie auch immer. Also das ist... vielleicht nicht der einzige Protokoll, sage ich mal so. Man musste das auch vergleichen können. Vielleicht kannst du noch mal, Diani, sagen, was du in Bezug auf Protokollanten versucht hast. Ich hatte eine Idee. Ich wollte, dass man vielleicht wie in den USA für die Chelsea Manning-Prozess vielleicht sich eine Crowdfunding-Kampagne zusammentut, um einen Stenografen, das mehrere Stenografen, je nachdem, wie lange die Sitzungen sind, um ein Protokoll für die Öffentlichkeit, wenn wir sowieso keine Tonaufnahmen machen können. Und da haben wir ein bisschen recherchiert und es scheint, dass die meisten Stenografen in 200 Kilometer bis 300 Kilometer Radius irgendwie sowieso schon alle tätig sind beim Bundestag. Und das hätte pro Sitzung, wenn es 10 Stunden quasi für 70 Seiten, 80 Seiten, je nachdem wie viele Zeugen, jeweils zwei Zeugen, ungefähr 6.000 Euro pro Sitzung hätte es gekostet. Also unzumutbar. Daher ist die Idee auch gestorben. Wir können uns aber noch mal darüber unterhalten. Wir haben bei uns Piraten zwei Leute, die sehr, sehr gut schreiben können, also Wortprotokolle führen können. Das wäre natürlich echt eine super Sache. Also das vielleicht lohnt sich nach wie vor. Ich weiß nicht, wie man sie akkreditiert, ob man dir eine Presseausweis besorgen muss oder die natürlich auch als Gäste, wenn die da ein wortgetreue Protokoll herstellen können, ob man da mit irgendwelche juristische Schwierigkeiten rechnen muss. Ich kann mal nachfragen. Also wir können uns ja. Tipp nur mit zwei Finger. Ich mal nachfragen. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, wir haben hier welche oder auf LPTs Leute, die das wortgemäß abschreiben oder auch sehr schnell können. Das können wir vielleicht als eine weitere Maßnahme festhalten, wo wir sagen, Mensch, da könnten wir vielleicht auch diesen Prozess unterstützen. So ein Thema, was ich jetzt nochmal da ansprechen wollte, ist, es wurden nicht nur André Meister überwacht, sondern das kam eben dann raus bei der Sommerpause, es wurden eben auch Bundestagsabgeordnete überwacht oder man geht im Allgemeinen davon aus, dass eigentlich alle Ausschussmitglieder auch von der NSA irgendwie überwacht werden. Es ist rausgekommen, dass das Mobiltelefon von dem Roderich Kiesewetter offenbar angezapft wurde, kompromittiert wurde. Kiesewetter hatte das untersuchen lassen. Und es ist rausgekommen, schon letztes Jahr, im Juli 2013, dass von Steffen Bockhahn das Mobiltelefon mit einem Trojaner infiltriert wurde. Man weiß natürlich nicht von wem, man kann sich aber ausrechnen, dass es möglicherweise die NSA gewesen ist. Der Steffen Bockhahn war Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, was sich damals auch sehr stark mit der NSA beschäftigt hat. Es gab dann eine Geschichte auf einmal vor der Sommerpause, da wurde es ganz wild mit Doppelagenten. Es ist ein Doppelagent dort offenbar gefasst worden und einen zweiten hatte man im Verdacht. Wie habt ihr diese Situation wahrgenommen? Ich glaube, das ist ja auch Thema gewesen von geschlossenen Sitzungen. Hat man da irgendwie drüber gesprochen oder was könnt ihr dazu sagen? Hat sich bei den Sitzungen dann irgendetwas verändert? Man muss ja offenbar davon ausgehen, dass dort auch der NSA-Nachrichtendienst direkt versucht, Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn halt zum Beispiel Leute wie Herr Bini oder Herr Dräg dort aussagen, wenn es eine geschlossene Sitzung gibt, habt ihr da irgendwas wahrgenommen? Also Herr Bini fand das schon schräg, dass er so unter diese Polizeischutz, also hat sich gefragt, ob er sein Leben steht in Gefahr. Ich habe das nur am nächsten Tag wahrgenommen mit Thomas Drake und die Rechtsanwälte Jason Braddock und Herr Bini, wir haben das in der Presse wahrgenommen, also die im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das wurde angedeutet, aber ich habe das nicht so direkt im Raum wahrgenommen sozusagen. Das stand irgendwie, ich habe es wirklich am nächsten Tag erstmal wahrgenommen, nächsten Morgen. Das hat Empörung natürlich ausgelöst, und diese unglaubliche Sommer der Empörung, sage ich mal so. Und das hat schließlich dazu zur Folge gehabt, dass der CIA-Chef wurde endlich mal ausgewiesen. Ja. Ja, also es ist eine relative Farce, was diese Sicherheit angeht. Also allein der Blick vom Podium aus reicht, um zu sehen, dass nicht nur die Parlamentarier, die da Untersuchungsausschussarbeit betreiben, iPads und Handys da liegen haben. Es sind auch die Vertreter vom Kanzleramt und vom Innenministerium, wo eben Geräte mit mutmaßlich kompromittierbarer Software liegen, und die Geräte sind eingeschaltet. Es gab bei der Bini-Sitzung, die ja zum Teil nicht öffentlich geführt wurde, noch den Hinweis, dass man einen Raum gewechselt hatte und dass da dann sämtliche technischen Geräte in eine Metallkiste kamen, die verschlossen wurde, und dann wurde noch klassische Musik abgespielt und keine Ahnung was. Die IT-Sicherheit dieses Ausschusses ist eigentlich eine ziemliche Lachnummer, eigentlich schon wegen dem Thema NSA und den Zugriffsmöglichkeiten an sich. Die Experten haben eigentlich alle bestätigt, was Snowden in den Raum gestellt hat, dass eben nichts sicher ist, dass eben so viel Schadcode in 9 Millionen Zeilen von SAP über Betriebssysteme, über Handybetriebssysteme versteckt werden können, dass man da überhaupt nicht hinterkommt, was da stattfindet. Und ich selbst hab da auch einen Artikel drüber geschrieben, weil mir eben dieses Verhalten von Sensburg und von Kiesewetter so absolut fremdartig vorkam. Kiesewetter selbst ist ein ehemaliger NATO-Oberst, also der hat in NATO-Strukturen in Belgien hat er seinen letzten Dienstposten gehabt, war dort definitiv mit IT-Sicherheit dahingehend konfrontiert, dass er selber angehalten worden ist, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Patrick Sensburg selbst ist Major der Reserve. Und wenn diesen beiden Menschen, die jetzt nicht unerhebliche Rollen in diesem Ausschuss einnehmen, 4 Monate nach Ausschussbeginn plötzlich dieses Thema IT-Sicherheit so auf die Füße fällt, dass auch ein Herr Sensburg noch in einer Peinlichkeit sonntagsabends vor die Fernsehkameras stellt und sagt, ja, Handyüberwachung von Ausschussmitgliedern geht gar nicht und da müssen wir was tun und das werde ich auch nächste Woche jedem empfehlen. Und das Ganze montags morgens nochmal in der ARD wiederholt, wo dann die Journalistin schon relativ keck fragt, und Herr Sensburg, haben Sie Ihr Handy schon überprüfen lassen? Nee, meinte er, das mache ich dann im Laufe des Tages. Martina Renner selbst hat in der Woche hatten wir kurz Kontakt und sie sagte, ich werde alles machen, aber ich werde mit Sicherheit mein Handy nicht abgeben. Wenn es um IT-Sicherheit geht, gehe ich zum Nerd meines Vertrauens, meinte sie, und lass mich da entsprechend beraten. Sie hat mir selbst dann noch erzählt, dass sie diejenige war, die als sie in den Bundestag einzog, die IT-Sicherheit dahingehend vor Probleme gestellt hat, dass sie gesagt hat, sie möge aber doch gerne Jabba nutzen und möchte gerne auf ihrem Dienstrechner auch verschlüsselte E-Mails irgendwie nutzen können. Und das hat da in den Strukturen wohl dazu geführt, dass sie als völlig schwierig zu handhaben galt. Lange Rede, kurzer Sinn, IT-Sicherheit ist in diesem Laden hochgradig zu hinterfragen, bei sämtlichen Ausschussmitgliedern, bei sämtlichen Mitarbeitern. Es ist ein trauriges Thema, dass gerade dieser Ausschuss nicht auf einem angemessenen Stand ist, und das, denke ich, sollte man auch immer wieder hinterfragen. Wie sind die Bundestagsserver? Wie kommunizieren die Abgeordneten? Was ist verschlüsselt? Werden die Handys überhaupt benutzt? Diese Krypto-Handys, was ja jetzt mittlerweile auch klar ist, dass die für teuer Geld angeschafft worden sind, um jetzt in den Schubladen zu verstauben. Warum stehen Verizon-Server im Bundestag mit quasi eingebauter Backdoor? All das sind Geschichten. Wenn da Piraten Vorstellungen davon haben, wie sichere IT auszusehen hat und wie Betriebssysteme auszusehen haben, wie Hardware auszusehen hat, die halbwegs als sicher eingestuft werden kann, dann denke ich, ist das etwas, was man rund um diesen Ausschuss immer wieder äußern kann und voranbringen kann und fordern kann und sagen kann, hey, ich will ein Handy haben, wo ich den Akku rausnehmen kann, was mir Funktionen anbietet, dass ich die Ortung ausschalten kann, ohne große Probleme zu haben. Das sind Dinge, die Forderungen müssen hoch, dass eben da Möglichkeiten genommen werden. Ja, und dann fand ich auch sehr merkwürdig, als diese Meldung Südwestrundfunk, hat da eine Quelle gesagt, dass Herr Kiesewetter, das Telefon wurde da abgehört, und das war kurz vor dem Ende von der WM, wurde bestritten, nein, stimmt nicht, und ich habe nach Quelle gefragt, die haben ihre Geschichte nicht zurückgenommen, und dann hieß es am Montagmorgen nach der WM, ja, und jetzt muss noch da sogar Schreibmaschinen her, und fand ich sehr merkwürdig, diese Timing, also dann quasi nach der WM, dann durfte dieses Thema erstmal angesprochen werden. Darüber hinaus auch natürlich Verizon ist eine hochfragwürdige Firma, wie man das im Bundestag das zugelassen hat. Und natürlich gab es Meldungen, dass die Kryptofund von Merkel wurde auch infiltriert, inwiefern diese BSI, glaube ich, heißt die Instanz, genau, die Prüfung herstellt, die wurden auch nicht ganz sicher, also inwiefern die Telekommunikation von dieser Bundestag oder die PKGE Mitglieder, sonst ist die NSA immer ein Stück voraus, ja, ein Schritt voraus, und ich denke, es gefährdet auch die Integrität von diesem Ausschuss. Ja, ich glaube auch, Schreibmaschinen sind wahrscheinlich nicht die Lösung. Obwohl, ich glaube, das hat der Patrick Flensburg wirklich ernst gemeint. Bei dem hat man nie wieder was von Schreibmaschinen gehört, oder ich nicht zumindest. Ich habe noch eine zu Hause liegen und werde sie irgendwann wahrscheinlich mitbringen. Aber das heißt, wir müssen im Grunde genommen davon ausgehen, dass die NSA auch genau weiß, sage ich mal, was in dem Ausschuss geredet wird, auch wenn es eine geschlossene Sitzung ist, denke ich mal, dass die dort halt unheimliche Tricks auffahren. Jetzt haben wir jemanden am Mikrofon. So, Kraus, du möchtest eine Frage stellen. Ja, ich habe noch eine Frage zu der Verizon, zu den Servern und zu dieser Leitung, die da in den Bundestag geht. Was heißt das, dass die Server von Verizon im Bundestag stehen? Ja, also das ist mir zufällig aufgefallen, und das schon vor einem Jahr. Ich hatte Internetverkehr, weil ich regelmäßig mit dem Büro von Christine Buchholz im Austausch stand, hatte dann auf einem meiner Blogs festgestellt, dass eine IP-Adresse vom Bundestag reinkommt, gucke drauf und sehe da als Serviceunternehmen Verizon angegeben. Ich habe Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe mir aber auch erstmal weiter nichts bei gedacht, war September letzten Jahres. Und ging dann auch relativ blauäugig in die Ausschussarbeit und stellte nach drei Sitzungen, stellte ich fest, die haben ja wirklich keine Ahnung davon, was da Phase ist. Also ich hatte schon so diese Fehleinschätzung. Man hat sich mit dem Thema IT-Sicherheit ganz besonders auseinandergesetzt, bevor man diesen Ausschuss startet und arbeiten lässt. Und dann hatte ich da Anfang Juni schon mal irgendwie in einem Beitrag den Screenshot gepostet, dass ich auch vermutete, dass eben diese Verizon-Server im Gebäude unter den Linden 50, wo das Büro von Christine Buchholz ist, untergebracht worden sind. Und das stieß natürlich, weil meine Reichweite auch noch nicht so groß ist, erstmal auf wenig Resonanz. Dann habe ich es am Abend, wo bei Zeit Online Drake zum Podium gewesen ist, habe ich es ihm quasi nochmal gesagt. Da wurde dann André Meister drauf aufmerksam, bat mich, die Recherche für Netzpolitik verwenden zu können. Und dann machte es mal kurz blub, also von einem Knall will ich gar nicht sprechen. In Deutschland war es eher so blub. Das wurde dann innerhalb von 3 bis 5 Tagen wurde das Thema mal eben abgebacken. Man hat reagiert. Der Ältestenrat des Bundestages hat da Stellung zugenommen und hat gesagt, nee, Verizon muss raus aus dem Bundestag und aus der Infrastruktur. Das wollen wir nicht. International wurde dann das Zurückrudern vom Innenministerium aufgegriffen, dass sich deutsche Regierungskreise jetzt von Verizon trennen. Da gab es, also es gibt mehrere Quellen, die das Thema international meines Erachtens nach stärker thematisiert hatten oder breiter gestreut hatten, als das in deutschen Quellen oder in der deutschen Presse der Fall gewesen ist. Martina Renner hat mir im Gespräch bestätigt, dass die Einschätzung mit die Server befinden sich in unter den Linden 50 richtig war. Ich konnte über simples Tracen der IP-Adressen 5 Server identifizieren, die da gewesen sind. 5 andere Internetausgangsserver waren von einem anderen Betreiber und weitere 5 oder 7 andere vom deutschen Forschungsnetzwerk. Aber es hat natürlich ein Geschmäckle, wenn ausgerechnet mutmaßlich kompromittierte IT-Gerätschaft, Verizon, ganz klar, in den Hallen der Opposition untergebracht ist, dann brauche ich mir natürlich kein Geheule von Oppositionskreisen anhören. Der Verfassungsschutz überwacht uns, wenn sichergestellt ist, dass quasi über den kurzen Dienstweg zwischen NSA und BND irgendwie ausgewertet werden kann. Und es ist ja nicht nur, dass Verizon da entsprechend im Bundestag verankert ist. Verizon hat auch andere Stellen beliefert. Die Süddeutsche hat es aufgegriffen und hat dann gesagt, ja, wir haben mal Datenbanken gecheckt und in der Europäischen Zentralbank ist auch Verizon als Betreiber angegeben und bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit bzw. Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, eine deutsche Organisation auch, der auch immer eine BND-Nähe nachgesagt wird. Auch da stehen eben diese Verizon-Server und andere Beispiele, die wir haben, ist City of London Technology, also Colt, die eben auch Infrastruktur betreiben. Und jetzt mit diesem internationalen Impact, da wurde eben auch in englischen Quellen diskutiert, wie blöd kann man eigentlich sein, dass man seine nationale IT-Infrastruktur von anderen Ländern bedienen lässt oder Firmen aus anderen Ländern bedienen lässt. Ich will mich jetzt nicht für ein deutsches Internet aussprechen, um Gottes Willen, aber bei Sicherheitserwägungen sollte man bei sowas doch schon drauf achten. Das Ende vom Lied war eben, dass das Innenministerium quasi klein beigegeben hat und gesagt hat, ja, wir beenden jetzt die Zusammenarbeit mit Verizon, Klammer auf, hätten wir zum Jahresende mit auslaufendem Vertrag wahrscheinlich sowieso gemacht oder wir hätten es einfach weiter fortgeführt, kann man jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Aber halt auch solche Dinge müssen diskutiert werden. Können wir es tolerieren, dass das BSI, dass der BND so eine Nähe zu NSA und zu diesen ganzen Organisationen hat und so eng kooperiert und zusammenarbeitet bei der technischen Entwicklung von Sachen, bei der Übernahme von Programmen? Wir begeben uns da in einen Überwachungsverbund hinein. Es ist ja teilweise beschrieben worden, dass der BND immer so versucht hat, an der NSA-Haustür zu kratzen, um sich dann auch zu behaupten und darzustellen. Und Wenn ich mir anschaue, welche Kriege rund um den Globus mit diesen Überwachungsdaten möglich werden, da wird mir Angst und Bang, für was wir da überall noch die Verantwortung in Zukunft tragen werden, gerade was das Thema Drohnen angeht. Auch der Herr vom BND, der sagte, nee, also alle Datensätze, die wir weitergeleitet haben, die waren so, in der letzten Sitzung war das jetzt, die dann abgebrochen wurde, der schilderte, nein, um Gottes Willen, mit den Daten kann man ja überhaupt nichts anfangen, da sind zwar Metadaten von Handys dabei, aber die sind gefiltert und eingeschränkt und die eignen sich nicht mehr zur Zielerfassung. Dieser Mensch kam gar nicht auf die Idee, dass diese von Deutschland aus übermittelten, bereinigten oder unvollständigen Datensätze eventuell andere Datensätze ergänzen könnten und damit wieder nutzbar werden für eine Zielerfassung, was ich für realistisch halte. Und das sind alles Dinge, die müssen rund um den BND diskutiert werden, der definitiv eine Rolle hat in diesem ganzen Überwachungssystem, die bisher kaum thematisiert wird, die man gerne unter den Tisch fallen lässt. Und in dem Moment, wo eben die Scheiße dem BND und dem BKA um die Ohren fliegt, beziehungsweise den deutschen Diensten um die Ohren fliegt, da wird dann auch die Rolle des Kanzleramtes ganz dringend zu diskutieren sein, wo eben genau diese Informationen fließen und dann von Parlamentariern und von der Opposition ferngehalten werden können. Also dann eine kurze Frage trotzdem nochmal, das war sehr, sehr weit ausholen, zu anderen Dingen auch noch. Mal kurz recherchiert, Verizon ist in Deutschland eine Verizon Deutschland GmbH. Als solches müssen die sich natürlich auch an die deutschen Gesetze halten, auch der deutsche Geschäftsführer einer GmbH. Ja, was ist daran zu lachen? Da muss ich dran halten, sonst kann er. Wie kommen die Daten dann von da aus zur NSA oder zum BND? Ja, also da muss man jetzt erstmal diskutieren, welcher Anbieter war überhaupt für die Server im Bundestag verfügbar. Ich habe schon mit der sehr oberflächlichen Recherche rausgekriegt, dass es eine Unterscheidung zwischen Verizon Deutschland, Verizon Europa und Verizon als Unternehmen selbst gibt. Also da ist noch gar nicht mal klar, welches Rechtskonstrukt da überhaupt die zuliefernde Stelle ist. Das muss man zum einen schon mal diskutieren und welche Auswirkungen und Implikationen das hat. Auch von Martina Renner habe ich sofort die Aussage gekriegt, nachdem dieses Verizon-Ding ein bisschen mehr Aufmerksamkeit über Netzpolitik dann kriegte, dass man da relativ schnell reagiert hätte und die Server im Bundestag vom Netz genommen hätte. Also sprich am Folgewochenende, das ist das, was Martina Renner mir dazu an Informationen gegeben hat. Und das sind eben Dinge, die diskutiert werden müssen. Ich habe persönlich nichts gegen das Unternehmen Verizon, aber schau in die Berichterstattung, die mittlerweile gelaufen ist. Da werden Postsendungen abgefangen, da werden Geräte manipuliert, werden Server manipuliert, ergänzt von Dingen, die aufgespielt werden auf die Server, die niemand mitbekommt, mag ich auch nicht reden. Und dass da eben Verizon als Unternehmen das auch eher aussitzt und sich da eher nicht zu äußert und auch nicht belegen kann, dass eben all das nicht stattfindet, dass die Backdoors nicht da sind und dass man natürlich nicht die IT-Sicherheit eines befreundeten Staates kompromittiert. Das sind ja alles Dinge, Ermittlungen, die jetzt der Untersuchungsausschuss macht und oder machen muss. Und das muss auch öffentlich diskutiert werden, wie man sich da aufstellt. Ich glaube, die Problematik halt mit amerikanischen Unternehmen ist die so krass, dass die ja in den USA auch auf Regierungsaufträge angewiesen sind. Ja. Und es hat sich eben rausgestellt im PRISM-Programm, dass sie die Daten auch von europäischen Internetanwendern eben an die NSA weitergeben. Es hat sich herausgestellt, dass sie in ihre Verschlüsselungsprodukte halt Hintertüren einbauen, wie bei RSA, wenn ihnen die NSA ein bisschen Geld dafür bezahlt. Oder bei Microsoft hat sich das auch herausgestellt, dass es da Kooperationen gibt mit der NSA, um Sicherheitsmechanismen in Betriebssystemen abzuschwächen. um Sicherheitslücken frühzeitig an die NSA weiterzugeben. Und aufgrund dieser Zusammenhänge, weil amerikanische Anbieter natürlich, in den USA halt, also in amerikanisches Unternehmen wird im Zweifelsfall halt der amerikanischen Regierung mehr stehen als der deutschen. Das heißt, wenn die dort in den USA entsprechend Druck aufbaut, dann besteht eben der Verdacht, dass die Unternehmen dann möglicherweise auch Kundendaten vielleicht veruntreuen. Ja? Die wählen dann eben einfach das kleinere Übel. Aber ich wollte jetzt nochmal auf den... Ich halte das ehrlich gesagt für Humbug, weil, schon gesagt, ein deutscher Geschäftsführer einer deutschen GmbH macht sich in dem Fall strafbar. Es war ja keine deutsche GmbH. Ja, aber der Punkt ist, vielleicht können wir das auch nach der Sitzung nochmal diskutieren, wenn wir dieses offene Gespräch haben. Wir können den Punkt ja merken. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen vorgegriffen nach der Sommerpause. So insgesamt, glaube ich, war es so, kurz vor der Sommerpause in der letzten Sitzung mit William Binney und Thomas Drake sind ein paar Dinge passiert. Es ging da eben um die Vernehmung von Snowden, es ging da auf einmal um Doppelagenten, dann wurde halt der CIA Chief of the Station ausgewiesen, da ist die Sache ziemlich hochgekocht, sage ich mal. Das heißt, da hat sich was zugespitzt, was zusammengebraut, da hätte was eskalieren können. Es hat sich dann auf einmal alles so abgeschwächt durch die Fußballweltmeisterschaft. Es gab eine Sommerpause. Deutschland war dann auf einmal im Endspiel gegen Brasilien. Wir sind dann Fußballweltmeister geworden. Und die meisten Leute haben dann halt sich mit ganz anderen Dingen wie mit Fußball beschäftigt. Dann nach der Sommerpause hatten wir am 11. September eben die nicht öffentliche Sitzung, wo Edward Snowden hätte aus Moskau vernommen werden sollen. Wo jetzt eine Klage stattfindet vor Verfassungsgericht durch die Grünen. Und dann haben wir ab dem Linken September... Und Linken. Genau, und den Linken, richtig. Und dann haben wir eben jetzt im September und Oktober zwei Sitzungen bis jetzt gehabt, wo BND-Zeugen vernommen worden sind, die auch nicht gestreamt wurden, aber ihr wart ja da. Und da gibt es eigentlich jetzt so ein paar Dinge, die im Zusammenhang mit diesen BND-Zeugenvernehmungen aufgekommen sind. Der Daniel hat es schon angeschnitten. Einmal ist es offenbar so, bei den ganzen Akten, die der Ausschuss bekommt, gibt es relativ viele Sachen, die geschwärzt sind. Der Ausschuss bekommt diese Akten offenbar auch später als die Zeugen. Das heißt, die Ausschussmitglieder, die hier aufklären sollen, haben eigentlich, sage ich mal, die Dienste haben eigentlich einen Informationsvorsprung vor den Abgeordneten. Dass die Abgeordneten sind eigentlich die Blöden, weil die haben nur geschwärzte Akten und kriegen die viel später. Die Leute von den Diensten, die wir jetzt gesehen haben oder gehört haben, da auch alle in dem Ausschuss noch drin sitzen, vom BKA und vom BND, wissen das natürlich schon früher. Und dann hatten wir eben die Zeugenvernehmungen von den BND-Mitarbeitern, von dem Leiter von dem Standort in Bad Aiblingen und von der Datenschutzbeauftragten. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr diese Sitzung wahrgenommen habt. Viele stand ja auch in der Zeitung, aber was da so eure Eindrücke waren. Ich glaube, der Christoph war ja da auch anwesend. Vielleicht könnt ihr mal was dazu erzählen, was euch da so aufgefallen ist. Also ich fand interessant, die BND-Zeugen durften Sachen nicht wiederholen, die schon in der Spiegel schon standen. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, also es war in Bezug auf die Datenschutzbeauftragte. Nur wenn es im Spiegel steht, heißt es ja nicht, dass es wahr ist. Allerdings. In Bezug auf die Datenschutzbeauftragte war interessant zu sehen, dass sie sich für den Bereich der Glasfaserüberwachung als nicht zuständig outen musste. Ich habe es im Artikel beschrieben mit, wir haben hier die Hausklempnerin, die sich immer toll um die Abwasserrohre der Toiletten bemüht hat. Sie ist aber jemand, der verantwortlich ist für einen Staudamm und dieser Staudamm ist plötzlich gebrochen. Also diese ganzen Glasfaserleitungen, da sagte sie selbst, dass sie für diesen Bereich gar nicht zuständig sei. Sie hat geschildert, dass insgesamt nur 5,5 Stellen für ihren Bereich da vorhanden sind. Die Frau selbst hat mir tierisch Respekt abgerungen oder mir tierisch imponiert, weil sie eben auch deutlich auf Konfrontation auch mit dem BND-Chef gewesen ist. Sie hat also in der einen Minute gesagt, sie ist fachlich für den Bereich Datenschutz verantwortlich und Chef hat ihr da gar nichts zu sagen. musste dann aber auch 3 Sätze später eingestehen, dass es da eine Situation wohl gegeben hat mit, also wo der BND-Chef sagte, ja, Ihre Rechtsauffassung ist toll, aber ich halte meine für besser. Und sie dann quasi ausgehebelt hat. Also sie hat deutlich freier geredet in der zweiten Oktobersitzung, als das der Zeuge aus Bad Aibling getan hat, der ja eigentlich nur, drauf verwiesen hat, dass bitte ganz viel in der nicht öffentlichen Sitzung besprochen werden soll. Man muss bei den Zeugen immer ganz genau schauen, zu welchem Zeitpunkt waren Sie Angehörige der Organisation und in welchem Bereich waren Sie da? Und das sind Dinge, die die Abgeordneten in der Sitzung dann auch jedes Mal herausfiltern. Es wirkt teilweise auch etwas abstrus, wenn dann erstmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten lang darüber diskutiert wird, was denn jetzt der oder die Zeuge oder Zeugin unter einem Datensatz oder dem einzelnen Datum versteht. Das hat sich in den Sitzungen davor gezeigt, dass eben nicht immer ganz klar ist, ob die Abgeordneten vom selben reden wie der jeweilige Zeuge. Und das sind eben Dinge, die dann erst mühselig in 15 bis 20 Minuten in Erfahrung gebracht werden. Und das, da muss man sich eben bei dem Ausschuss auch drauf gefasst machen, dass das eine langwierige Geschichte ist, bis man überhaupt weiß, ob der Zeuge annähernd die gleiche Sprache spricht wie die Leute, die das untersuchen, und ob nicht in irgendwelchen Formulierungen, die auf dem Papier dann hinterher super aussehen, nach dem Motto, ja wieso, ich habe doch alles zum Thema Datenübermittlung gesagt, ob dann nicht enthalten ist, wie Sie meinten, auch Glasfaser. Ja, nee, da habe ich jetzt nichts zugesagt. Ich habe mich allgemein zur Datenübermittlung geäußert. Also die Datenschutzbeauftragte war sehr ergiebig in ihren Aussagen. Und mein persönlicher Eindruck war, dass sie in diesem BND auch so ein bisschen ausgetrickst und an der kurzen Leine gehalten wird, dass man um sie herum arbeitet, ihr dann auch teilweise Dinge suggeriert, wie dass es völlig okay sei, wenn gewisse Datenbanken, die der BND befüllt, fleißig befüllt, seit Jahren befüllt, wenn die eben keine Endabnahme gehabt haben und nicht zertifiziert sind und auch nicht geprüft sind, dass das alles so hinhaut und sie selbst dann so mit der Arglosigkeit wird schon passen daran geht. Und das sind so Dinge, die da als atmosphärische Anteile quasi mit rüberkommen, die man in den Sitzungen dann immer sehr gut sehen und mitnehmen kann. Was auch eine wesentliche Erkenntnis im Oktober jetzt war eben, dass bis zur 5. Kontaktebene überwacht werden darf. Zeit Online hat das gut dargestellt. Insgesamt ist das mehr, als die Five Eyes-Dienste dürfen. Wenn ich das jetzt mal so zusammennehme für so einen Internetknoten wie DCIX. Five Eyes oder ist eher die NSA, also bis Maximum 3 Ebenen. Ich weiß nicht über Five Eyes genau. Genau, also es ist die Frage, wenn ich sowieso in einem Informationsverbund bin, wo ich munter Daten miteinander austausche, wie viel Befähigung muss ich in die einzelnen Dienste, in die einzelnen Aufgaben geben, um letztendlich das Ergebnis Totalüberwachung doch zu erreichen? Und dass jetzt gerade beim deutschen BND so weitreichend überwacht werden darf mit technischen Möglichkeiten und allem drum und dran, Ich will da nicht spekulieren, dass der schwarze Peter da eindeutig in Richtung BND irgendwann gehen soll. Aber es war auf jeden Fall erkennbar, dass man sich da wenig Grenzen setzen will und auch nicht setzen lassen will vom Parlament und auch wohl nicht von der Öffentlichkeit. Also, über diese praktische Handhabung der Datenströmung von der BND und die rechtliche Position, was die Bad Aibling Satellitaufklärung ausländische Datenströme angeht. Dafür war auch eine sehr merkwürdige Erklärung von die Frau Datenschützerin. Das ist natürlich nicht geschieht auf deutschem Boden, daher habe ich das richtig verstanden, das obliegt nicht die G10-Gesetze. Das war das, wo sie ihren Chef zitiert hat. Genau, und das zum Beispiel diese Erfassung und Auswertung von ausländischen Datenströmen, zum Beispiel aus Afghanistan, den BND-Gesetz unterlagen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall, weil die Datenerhebung durch den Nachrichtendienst im Inland gelte, in Bad Aibin jedoch eine reine Auslandsaufklärung praktiziert werde. Also das ist auch ein Widerspruch. Also sie hat gesagt, das ist eher ein Inland, und der Bundesnachrichtenchef hat gesagt, das ist eher ein Auslandserklärung. Also das ist, war mir auch unklar, was da ist. Und dann ist auch noch der Satellit im Weltall, das war natürlich auch noch ein Problem. Genau, und sie fühlt sich auch nicht unbedingt für die Glasfaser, was da abgeht. Also das ist nicht ihre Zuständigkeit, also das ist mir aufgefallen. Es gab natürlich auch keinen Datenschutzbeauftragter vor ihrer Zeit. Und von Iconal hat sie nur in der Presse was erfahren, und das war vor ihrer Zeit. Das scheint auch in der Antwort, dass man oft bekommt von diesen Zeugen. Es war vor meiner Zeit, ich habe nichts davon gewusst. Und es ging ja natürlich auch um diese Internetdatenknoten in Frankfurt, ob tatsächlich alle Daten im Inlandbezug aussortiert worden sind oder nicht, oder sind die natürlich an die mit den Filtern wieder eingesetzt worden sind, wie viel an diesen Daten sind weiter an die NSA weitergeleitet worden. Ein weiterer Eindruck, den die drei BND-Zeugen jetzt alle versucht haben zu erwecken, ist, man würde über diese Snowden-Enthüllungen intern eigentlich gar nicht groß diskutieren. Das waren dann auch immer mal Fragen, die gestellt worden sind, ob das mal beim Mittagessen thematisiert worden ist und wie man das intern so handhabt. Da haben bisher alle eigentlich sich so drauf zurückgezogen, das interessiert uns eigentlich alle gar nicht so. Die sehen sich also wirklich im Recht, was sie da tun, beziehungsweise verheimlichen ganz gezielt, wenn eben Snowden da mit den Enthüllungen oder Greenwald mit den Enthüllungen da einen Impact gehabt hat. Also sie versuchen das alles ganz souverän abzuarbeiten, und das sei alles eigentlich gar nicht so ein Thema. Darf ich genau dazu mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, selbstverständlich, gerne. Moment, ich sammle. Ihr hattet das vorhin schon angesprochen, vor einer gefühlten Stunde. Da wollte ich auch was dazwischen fragen, dass also ihr euch des Eindrucks nicht erwehren könnt, dass in großen Teilen der Beteiligten ein Wille des Aussitzens zu erkennen ist. Ich höre euch jetzt immer über Snowden und die aktuellen Dinge diskutieren. Aber ist es letztlich nicht alter Wein in neuen Schläuchen verpackt? Weil das schon seit mindestens 1998 durch die Medien gegangen ist, und zwar unter den Stichworten Infopol und Echelon. Da hat es jetzt keinen Whistleblower gegeben wie Snowden, aber das war jetzt nicht nur auf irgendwelchen verschwörungstheoretischen Blogs, von denen es übrigens 1998 noch nicht so viele gegeben hat wie heutzutage, sondern in online-nahen Medien. Ich hatte vorhin mal ein paar Links dazu gepostet. Sind euch diese Dinge eigentlich bekannt? Also das ist sehr umfangreiches Material, allein an Artikeln, die da bereitstehen. Leider sind viele der Kommentare zu diesen Artikeln mittlerweile nicht mehr existent. Die haben noch auf ganz andere Dinge verlinkt, die offiziell von irgendwelchen Regierungsservern herunterladbar waren zu der damaligen Zeit. Ist euch das bekannt? Habt ihr diesen Horizont, wenn ihr euch mit diesen Sachen befasst? Weil aus meiner Sicht ist es halt nur neuer Wein in alten Schläuchen. Alter Wein in neuen Schläuchen, Entschuldigung. Ja, das war meine Frage dazu. Also, das ist ja nicht neu. Es hat jetzt nur neue Begriffe. Das ist genauso wie mit diesen Ich hab's verstanden. Darf ich kurz drauf antworten? Okay. Oder möchte jemand anders? Bitte. Ich auch. Ja, also der Punkt ist halt, mir ist das ja wohl bewusst. Mir sind auch diese Dinge schon bekannt aus den 80er Jahren mit der Krypto-OG in der Schweiz und mit dem Inslaw-Case 1996, dass es diese Nachrichtendienstüberwachung schon immer gibt, ja. Das ist sicher richtig. Es gab ja auch schon in Europa den Untersuchungsausschuss zum Echelon-Projekt, der auch zu den Ergebnissen gekommen ist, dass hier Wirtschaftsspionage betrieben wird und so weiter. Es ist richtig, dass man sich eben aus der Vergangenheit das immer schon zusammenreimen konnte. Das, was jetzt, glaube ich, neu ist, ist, dass wir einen Edward Snowden haben, der die ganzen Dokumente mitgenommen hat und der das deswegen auch beweisen kann. Bisher war es immer so, es gab irgendwelche Anhaltspunkte, aber es gab nie einen Insider-Zeugen, der gesagt hat, ich beschwöre das, hier sind die Dokumente. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied. Und dann ist es auch so, wir sprechen ja eben jetzt gezielt über diesen Untersuchungsausschuss. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch jetzt erstmal dabei bleiben, was jetzt in diesem Ausschuss genau läuft. Dass natürlich vorher auch schon Enthüllungen da gewesen sind und dass Nachrichtendienste sich vorher auch schon daneben benommen haben, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber wir wollen ja eigentlich heute Abend mal konkret über den Ausschuss reden, wo es darum geht, wie geht eigentlich unsere Regierung und wie gehen wir in unserem politischen System denn heute damit um? Ja, es geht mir alles weniger darum, was für Überwachungsprogramme gibt es, sondern eher, wie gehen wir damit um? Wie wollen wir solche Dienste kontrollieren? Welche Möglichkeiten haben wir? Und gelingt uns das überhaupt? Ich wollte das jetzt nicht dahingehend derailen, nur konnte ich mich des Eindruckes nicht erwehren, dass da ein zu starker Scheuklappenblick auf aktuelle und durch Snowden belegbare Erkenntnisse herrscht. Und dass man dadurch das Gesamtbild aus den Augen verliert. Und dazu hätte ich eine abschließende Frage. Es geht um die Professionalität. Wenn sowas erwähnt werden würde von Leuten, die im Ausschuss sind und sinngemäß eine Formulierung verwenden würden, das ist doch nur alter Wein in neuen Schläuchen, weil damals war schon das und das und das geht aus diesen und jenen Publikationen hervor, die heutzutage noch online verlinkt sind, wird man dann als unprofessionell abgestempelt? Definitiv nein. Dieses ganze Themenfeld, was du ja vorhin auch korrekt beschrieben hast, ist seit Jahren quasi präsent, ist quasi bekannt. Ich selbst habe immer mal auf den Film Staatsfeind Nummer 1 von 1998 verwiesen, weil da eben ganz viel drin ist, was der Menschen schon dargestellt worden ist, was sie in 90 Minuten konsumieren können und eine Vorstellung von dem Ausmaß haben. Das Problem ist, wie man es zuspitzt und wie man es jetzt dann auch gezielt einsetzt. Dieser ganze Wissensbereich, der ist so unheimlich groß. Es gibt ein ganzes Lexikon mittlerweile, was aufschlüsselt, welche ganzen Abkürzungen genannt worden sind in den Snowden-Dokumenten, welche rund um den Bereich Überwachung wichtig sind. Und das ist nicht nur ein gigantischer Heuhaufen mit einer Nadel drin, die jetzt gefunden werden soll. Das ist ein großer Nadelhaufen an Informationen, die jetzt so zugespitzt werden müssen, dass eben ganz eindeutig belegbar ist, wer da Kompetenzen überschreitet, wer es geschehen lässt durch die Macht eben, weil sie gerade an der Regierung sind, wer da missbräuchlich unterwegs ist und vor allen Dingen, wem man nachweisen kann, dass er oder sie wissentlich Grundrechte von Bundesbürgern im großen Stil verletzt hat oder diese Verletzung zulässt. Die meisten ziehen sich zurück und sagen, davon wusste ich nichts. Ich hatte einen abgegrenzten Arbeitsbereich, da kamen diese ganzen Themen nicht vor und das war eben nicht relevant. Und wir müssen vor allen Dingen auch einen Blick auf die Zukunft werfen. Die Daten, die jetzt in sozialen Netzen und über unsere Alltagsgerätschaften erhoben und erfasst werden, fließen momentan auch ungehindert in alle möglichen Hände von Unternehmen, von Diensten. Wir wissen nicht, was damit angestellt wird. Es wird mittlerweile über Militärexperimente in Social Media berichtet, wo eben Leute ganz gezielt in Stimmungen versetzt werden. Von depressiv bis euphorisch ist da alles dabei, wo Meinungsmache in diesen Netzen betrieben wird, die Informationsflüsse analysiert werden und das kann all diese Bertelsmann ganzen beziehungsweise deren Tochtergesellschaft Arvato aber auch. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse liegt so nah? Einfach, weil Bertelsmann und Arvato momentan nicht diejenigen sind, die uns die Smartphones in die Tasche stecken. ich bin kein niemand, der hier Anti-Amerikanismus schüren will. Klar müssen wir ganz deutlich auch auf die Rolle der deutschen Unternehmen schauen. Ich möchte mir auch Modemhersteller anschauen, die im großen Stil den deutschen Markt mit Modems überschwemmen, wo klar ist, die Firma hat ihren Firmensitz direkt neben dem Bundesministerium des Inneren in Berlin, und da gibt's halt auch möglicherweise ganz kurze Wege. Das sind alles Dinge, die auch in Deutschland bisher nicht diskutiert worden sind. Das heißt, die Bevölkerung hat da auch keinen Willen, den sie jetzt einheitlich artikuliert. Wir sehen es an anderen Themen wie Energiewende, wo man jetzt so langsam dahin kommt, dass sich gewisse Pole auch abzeichnen, dass die Menschen das artikulieren können. Für jemanden, der mit einem durchschnittlichen Interesse die Nachrichten verfolgt, mit einem durchschnittlichen Auffassungsvermögen die ganzen Hintergründe um die Überwachung versucht nachzuvollziehen, ist das Thema viel zu groß, viel zu komplex. Und was als Journalist, als Blogger, als Politiker jetzt gelingen muss und was ich auch in der Ausschussarbeit sehe, ist das Thema so runterzubrechen, dass es eben von den Massen als kritisch erkannt werden kann und dass dann auch eine Forderung daraus erwächst, dass man sagt, das wollen wir nicht. Und wenn den Leuten klar ist, dass ihre Daten, die sie freiwillig und oder in scheinbarem Nutzen für sich angeben, missbräuchlich verwendet werden. Ich habe bei meinen Demos, die ich gemacht habe, den Leuten gesagt, wollt ihr es wirklich, dass eure EC-Karteneinkäufe mit eurer Gesundheitskarte kombiniert werden und das, weil ihr nicht einen gewissen Satz an Bionahrung kauft, euer Krankenkassentarif plötzlich teurer wird. Das sind all diese Dinge, die dahinter stecken, mit dieser unsagbaren Datenmenge, die da abgesaugt wird von allen möglichen Stellen, wo nicht klar ist, was sie damit machen. Und das ist nicht klar bei Bertelsmann, das ist nicht klar bei Arvato, das ist aber auch nicht klar bei Apple und bei allen anderen Unternehmen. Und da brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs, dass eben klar wird, wie weit man sich da auch beeinflussen lassen will. Okay. Und wollte ich dazu auch sagen, ja, das hat viele, viele Ähnlichkeiten. Natürlich sind wir jetzt in einer Hochgeschwindigkeit, also die 500 Millionen Datensätze, was da erfasst werden. Also einfach die Kapazitäten sind natürlich kolossal gestiegen. Und es ist auch üblich scheinbar in die USA zum Beispiel, in den USA, dass solche Programme werden regelmäßig die Namen getauscht, um einfach der Übersicht in der Kontrolle einfach zu entgegen, wenn die Legalität, sag ich mal so, aufgeflogen sind oder ausgereizt ist, und die wechseln einfach die Namen des Programms und dafür kriegen wir auch neue Gelder dafür. Ich meine, und wenn wir diese Datensätze, die da anfallen, miteinander kombinieren und jetzt nicht nur in Bezug auf die einzelne Person, sondern in Bezug auf die Familie, was kann da für ethisch-moralischer nicht einwandfreier Kram mit angestellt werden. Horrorszenario, was aber relativ leicht verständlich ist. Wenn meine Familienhistorie Krebs aufweist, eine bestimmte Sorte, und das über mehrere Generationen vorkommt, über mehrere Familienmitglieder vorkommt, wann ist der Punkt erreicht, wo meine Krankenkasse einfach sagt, nee, es werden jetzt nur noch billige Medikamente verschrieben, weil in der Historie ist doch eindeutig erkennbar, dass eine teure Krebsbehandlung überhaupt nicht angebracht ist, weil es überhaupt nicht lebensverlängernd wirkt, weil es rechnerisch nicht mehr in einem Verhältnis dazu steht, was man da an Lebensqualität oder Lebenszeit rausholt. Da gibt's keinen gesellschaftlichen Diskurs drüber, und das sind auch Horrorszenarien, die keiner lange aushält, wenn man sie wirklich durchdenkt. Aber Fakt ist doch, dass genau diese Rechenmechanismen angewandt werden. In ganz vielen scheinbar erstmal nicht so schlimmen Zusammenhängen, aber auch da haben wir wieder Hollywood-Filme, die uns im Stil von Minority Report das Ding in einer Teildimension bis zu Ende denken und sagen, na klar, irgendwann hat ein Computer entschieden, da wirst du dich hin entwickeln, weil Wahrscheinlichkeiten hier und Zahlenwerk da, dann haben wir den kompletten Mensch zahlenmäßig erfasst, komplett eigene Handlungsfähigkeit rausgenommen, irgendjemand anders bestimmt darüber, was sich mit uns entwickeln darf oder eben nicht entwickeln darf. Dafür brauche ich gigantische Datenmengen, dafür brauche ich Programme, die ich auswerten kann. Und genau das ist es, was momentan gesammelt wird. Ich möchte mich nicht durch Daten versklaven lassen, aber es läuft für mich darauf hinaus. Für die ca. 300.000 Isländer ist, wenn mich nicht alles täuscht, das Genom allerdings komplett erfasst. Das war noch vor deren Krise von einer Privatfirma. Großer Fehler, darf anderweitig nicht passieren und war wahrscheinlich nur deswegen möglich, weil gewisse gesellschaftliche Diskurse nicht geführt worden sind und kein Bewusstsein dafür da war. Ja, und das kann uns immer wieder passieren. Ist die Frage für dich jetzt beantwortet? Weil wir haben jetzt, ich wollte nicht weiter derailen. Okay, sorry. Wir können das gleich nachher noch weiter vertiefen, wenn wir in der offenen Runde sind. Jetzt ist der Wigbold noch am Mikrofon und möchte noch was fragen. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch, warte auch bis auf die offene Runde, weil ich bin jetzt auch nicht direkt zum Untersuchungsausschuss, sondern mehr auch zum Thema Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Ja, okay, gut, wunderbar. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, wir haben jetzt über die Zeugen, glaube ich, gesprochen vom BND. Da haben wir eben gesagt, wir haben unterschiedliche Eindrücke. Der eine Kollege, der Leiter von diesem Standort da, hat so ein bisschen auch einen weltfremden Eindruck, für bei mir jedenfalls, hinterlassen, weil er meinte, irgendwie, ja, er hat sich die Sachen zwar durchgelesen, aber er spricht mit den Kollegen nicht drüber. Von der NSA in Bad Aibling ist es kein Gesprächsthema gewesen, die ganzen Enthüllungen von Snowden, die Datenschutzbeauftragte, die da vielleicht ein bisschen an der Nase rumgeführt wurde. Bei mir ist ein bisschen der Eindruck entstanden, insgesamt auch über diese ganzen Dinge, die man aus dem Ausschuss hört, dass die Kontrolle von Nachrichtendiensten, zumindest in Deutschland, relativ schwierig ist und nicht wirklich stattfindet. Wie ist ein Dilemma? In den Niederlanden habe ich jedenfalls gehört, ist es zum Beispiel so, dass ein Abgeordneter, der dort den Auftrag hat, Nachrichtendienste zu kontrollieren, weil er in dem parlamentarischen Kontrollgremium drin sitzt, der kann sich alle Unterlagen anschauen. Das heißt, er kann irgendwo hingehen in eine Geheimschutzstelle vom Parlament und sich dort die Akten vorlegen lassen und kann die dort alle lesen. Und ihm dürfen keine Informationen vorenthalten werden. Jetzt haben wir in dem Untersuchungsausschuss die Situation, dass für die Mitglieder von dem Ausschuss, die den Aufklärungsauftrag haben, Akten zurückgehalten werden von den Behörden, dass dort Dinge geschwärzt werden, dass dort Dienste halt die Informationen nicht rausgeben. Die Frau Renner hatte sich in der letzten Sitzung, das war jetzt, glaube ich, das letzte Ding, was passiert ist, hat sich darüber halt echauffiert und hat gesagt, Moment, wenn der Zeuge die ganzen Unterlagen vorher hat, um sich vorzubereiten, aber ich eigentlich nicht, dann passt eigentlich was nicht, weil dann kann ich nicht vernünftig aufklären. Wie ist da euer Eindruck? Stoßen wir mit unseren aktuellen Regeln da irgendwie an die Grenzen? Können wir die Nachrichtendienste überhaupt noch vernünftig überwachen, wenn die Vorschriften so sind? Also aus meiner Sicht sieht es eher so aus, dass die Nachrichtendienste nicht kontrolliert werden, weil die machen im Endeffekt das, was sie machen wollen. Und dieser Ausschuss ist für sie eher, ja, es ist ein Muss und da wollen die so schnell wie möglich rauskommen. Ja, kontrolliert werden müssten diese Dienste durch das Kanzleramt und de facto spielen diese Dienste die Parlamentarier aus durch die Schwärzung, durch Vorenthalten, durch verspätete Übersendung der Akten. Sensburg hat ja auch mal so ein bisschen so in einem Moment des ich will mal stark seins gesagt, ja, Sie da vom Kanzleramt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, Sie werden auch noch früh genug hier auf der Zeugenbank sitzen. Das war in der Sitzung, wo permanent vom Kanzleramt jemand nach vorne rannte, den Zeugen am Ärmel zupfte und dann wurde der Zeuge auf einmal wieder ganz still. Das meine Forschung von einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt halt haben, ist, dass eben die Abgeordneten die gewählten Vertreter sind, die ich entsende, und die sollen nicht einen BND oder irgendeine andere Steuerungsinstanz da noch vorgesetzt haben, die dann dafür sorgt, dass die völlig wirkungslos wären in ihrem Handeln. Ich bin leider in meiner eigenen Geschichte Zeuge von einem Fall geworden, wo das Parlament eigentlich so verarscht worden ist, beziehungsweise so in eine Situation gebracht worden ist, dass diese Menschen nicht verantwortlich sind, weil sie ja total falsch informiert worden sind. Das sind Dinge, wo ich mir sage, nee, so soll es bitte nicht laufen und deswegen bin ich politisiert, deswegen setze ich mich ein und bin aktiv. Einfach weil es meine Auffassung ist, das darf die Lösung nicht sein. Und wenn wir Geheimdienste haben, die wir nicht überwachen können, dann müssen wir das Mittel ziehen, dass wir sagen, okay, wir schaffen diese Geheimdienste ab. Wenn sie sich nicht rechtfertigen können, wenn sie nicht willens sind, sich unseren 600, wie viel haben wir jetzt, Abgeordneten, entsprechend zu erklären und damit auch dem Rest des Volkes zu erklären, dann ist das Mittel völlig überkommen und gehört abgeschafft. Dieses Konsultationsverfahren musste man natürlich auch ansprechen. Wieso dürfen Nachrichtendienste bestimmen, was hier vor dem Parlament überhaupt an Dokumenten vorliegen dürfen? Genau, und das eben auch irgendwie da noch der NSA mit reinfunkt und also das. Es gibt für mich keine logische Erklärung, warum gewählte Repräsentanten des Volkes keinen Einblick in diese Unterlagen bekommen und was man da eben versucht, vor diesen Menschen geheim zu halten und fernzuhalten. Was auch immer da für Gründe hinterstehen, sie können nicht sauber sein und nicht rechtlich einwandfrei. Sonst könnte man sich erklären und hätte nicht zu befürchten, dass dann die Bevölkerung einen großen Aufschrei macht. Aber ich glaube, genau das soll in irgendeiner Art und Weise verhindert werden, dass eben dieser große Aufschrei in der Bevölkerung kommt, weil den Menschen bewusst wird, was da eigentlich stattfindet. Also fand ich interessant, was Herr Rieger gesagt hat, also dieses Illusion von Digitalsouveränität ist illusorisch und ich finde auch, dass dieses Idee, was wir vielleicht unterhalten haben, dass es die Geheimdienste werden kontrolliert, finde ich auch illusorisch und wir spüren das jetzt, ich denke, in voller Wucht. Und daran muss man natürlich politisch arbeiten. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland gehandhabt wird, aber das ist genau das Problem in den USA. Da gab es wirklich eine massive Kontrollverlust und das kann man kaum wieder gewinnen. Man kann diesen Macht nicht entziehen. Ich weiß nicht wie. Ich denke auch, dass leider das einzig realistische Ziel für den NSA-Untersuchungsausschuss sein könnte. Nämlich genau die parlamentarische Kontrolle so zu stärken, dass man davon überhaupt sprechen kann. Ja, mein Eindruck ist ja so ein bisschen der, dass eigentlich die Einrichtung von diesem Ausschuss insofern mal ein ganz cleverer Schachzug war, weil ich glaube in 2013, als der NSA-Skandal richtig losging und als es richtig gebrodelt hat, dass mit Prism rauskam und mit X-Keyscore, Edward Snowden war in Moskau in der Transferzone, da war dieser ganze NSA-Skandal, der hat die Regierung irgendwie überrollt. Keiner hat sich damit irgendwas ausgekannt und keiner wusste jetzt genau, welche Informationen da jetzt kommen, was Snowden weiß. Das heißt, da ist die Aufklärung eigentlich von diesem ganzen, durch gecrowdsourced worden eigentlich. Experten oder Expertencluster oder Hobby-Leute durch Journalisten. Mit dem Untersuchungsausschuss, Daniel, hat man es jetzt quasi geschafft, diesen Prozess der Aufklärung gewissermaßen zu institutionalisieren, damit auch zu kontrollieren über die Regierungsmehrheit. Wir dürfen nicht vergessen, die Regierung, CDU und SPD, und auch die SPD hat ja mit Aikonal Dreck am Stecken, wir wissen, haben eben eine Dreiviertelmehrheit in diesem Gremium und können daher halt ziemlich vieles, bestimmen. Und das heißt auch, dass die Aufklärung institutionalisiert ist. Nur wir haben jetzt natürlich den Eindruck gewonnen, okay, so wirklich aufgeklärt wird da nicht. Die Informationen sind nicht allen zugänglich. Dort sitzen Nachrichtendienste halt drin, die dort alles genau mitkriegen. Leute werden da vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Frage stellt sich ja, was können wir jetzt eigentlich tun oder was sollten wir denn tun? Dinge, wo man sagen kann, die können wir, auch wenn wir nicht Bestandteil von dem Ausschuss sind, als Zivilgesellschaft eigentlich machen, um diesen Ausschuss zu unterstützen, möglicherweise dazu beizutragen, dass Herr Snowden doch noch als Zeuge nach Deutschland kommen kann. Wie können wir uns verhalten? Was können wir tun? Wir haben vorhin schon ein paar Maßnahmen genannt, dass wir vielleicht mehr Öffentlichkeit herstellen, das besser protokollieren. Man könnte auch in sozialen Netzwerken halt direkt auf die Abgeordneten zugehen, die ja meist mehrheitlich einen Twitter-Account haben. Was sind da eure Ideen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Also ich glaube, jetzt direkt noch an die Abgeordneten ranzutreten, die jetzt in dem Ausschuss sitzen und aktiv sind, ist eher kontraproduktiv, einfach, also zumindest nur einfach was zu fordern. Also dieses ich demonstriere und fordere und ich will wissen, das ist, denke ich, etwas, was nur schwer auch in die Wahrnehmung reinzukriegen ist. Ich sehe es bei der Linkspartei, da sind die Personalressourcen derartig knapp, nicht nur am Thema NSA-Ausschuss, sondern eben auch an anderen Themen, was jetzt den Bereich Friedensarbeit oder Bundeswehr angeht. Die machen schon das, was sie irgendwie können und stoßen da personalmäßig auch an ihre Grenzen. Also alles, was an Wissen zugeliefert werden kann, ist, denke ich, etwas, was diese Arbeit da der Opposition eher unterstützt, als offene Türen einzurennen und zu fordern. Ich sehe, was die Linkspartei fordert, ich sehe, was die Grünen fordern und ich sehe mich da oder ich finde mich da in den Positionen halt wieder, dass da eben versucht wird, mehr Aufklärung zu betreiben, als das jetzt bei SPD und CDU der Fall ist. Was definitiv von der Zivilgesellschaft geleistet werden kann, ist die Themen rund um diese Überwachung, rund um Datenschutz und den Umgang mit unseren Daten zu thematisieren, dass wir uns eben nicht vom neuesten Fingerabdruckscanner von Apple verleiten lassen, sondern dass wir halt sagen, nee, Moment, das wollen wir eigentlich gar nicht, dass das auf ausländischen Servern landet, wo wir dann hinterher nicht wissen, was damit gemacht wird. Dass allein dieses ganze Thema Datensouveränität deutlicher diskutiert wird. Ich möchte nicht, dass meine Gesundheitskarte mit meiner Kreditkarte kombiniert wird und dass dann irgendwelche Rückschlüsse hochgerechnet werden. All das sind Themen, die jetzt in diesen ganzen Datengeschichten, in der ganzen Datensicherheit mit drinstecken. Der Ausschuss selbst hat ein Programm vor sich, mit über 100 Zeugen, die jetzt in den nächsten 3 Jahren vernommen werden. Die Ausschussvorsitzenden oder die Ausschussmitglieder sagen schon, es wird schon schwierig, das irgendwie unterzukriegen. Herr Kiesewetter will jetzt darauf drängen, dass die Ausschusssitzungen früher als mittags um 12 beginnen, damit die Bundestagsmitarbeiter nicht so belastet werden, wenn sie bis tief in die Nacht arbeiten müssen. Und da eben auch in den letzten Sitzungen erkennbar nur Dinge bestätigt worden sind, die wir schon geahnt haben, schon gewusst haben, die im letzten Jahr in der Presse gewesen sind, die eigentlich seit Jahren diskutiert werden, wäre jetzt quasi das Hakenschlagen auf das Thema Datensicherheit, digitale Souveränität. Wie will ich von meiner Hardware gesteuert werden, überwacht werden oder eben auch nicht? Will ich, dass Apple Armbänder produziert, die Körperfunktionen erfassen und alles drum und dran? Was für Forderungen habe ich? Man muss ja nicht nur an den Ausschuss ran. Es gibt ja auch den Ausschuss für die digitale Agenda. Und auch den kann man angehen, intensiv belagern, sage ich mal, mit Forderungen, mit Nachfragen und kann sagen, hier, ich will aber nicht, dass meine Daten so verwendet werden und welche Grenzen setzt ihr eigentlich deutschen Unternehmen, welche Grenzen setzt ihr internationalen Unternehmen, auf die andere Ebene zu gehen und einfach mehr Leute zu politischem Engagement zu motivieren und dazu motivieren, dass sie ihren Willen äußern, an den Stellen, wo was getan werden kann. Wir können an Verbraucherschutzzentralen rantreten als politisch aktive Menschen und können sagen, dieses oder jenes will ich nicht. Setzt euch doch mal dafür ein, dass AGBs eben nicht 3 Wochen dauern, bis ich sie von vorne bis hinten gelesen habe, um dann festzustellen, dass mir auf Seite 45 dann noch irgendwas untergejubelt worden ist. Da den Geist aufmachen und aktiv werden und Forderungen aufstellen und schauen, wo man an dieser Gesellschaft umbauen kann und andere Weichen stellen kann, als sich nur dann an Twitter einzufinden, wenn irgendwann wieder das neueste Apple-Produkt präsentiert wird und dann durch alle Medien hinweg und durch alle Wahrnehmungen hinweg gerade wieder einen Hype generiert wird. Also es ist schwer, eine konkrete Forderung zu formulieren, einfach weil es auch eine ziemlich aussichtslose Geschichte ist, dass dieser NSA-Ausschuss nach 3 Jahren Arbeit dann zu dem Ergebnis kommt, Überwachung hat stattgefunden, es war nicht in Ordnung und hier sind jetzt 5 Gesetzesinitiativen, die dem in Zukunft Abhilfe schaffen. Bis dahin, bis dieser Ausschuss fertig ist, sind so viele Daten erfasst worden, so viele falsche Weichenstellungen gemacht worden in Form von Abkommen, die man macht, wo man sich über die Hintertür ganz neue Datensätze erschließt. Der Ausschuss selbst ist nur so ein Punkt, wo sich das jetzt kristallisiert, wo sich da wie an einer Scheibe ein bisschen was niederschlägt, und die wirklichen Handlungsaufträge, die sehe ich in ganz vielen Bereichen, wo wir gestalterisch bei IT-Themen tätig werden können. Okay, du sagst dann quasi, auf die Abgeordneten Einfluss zu nehmen von außen oder jetzt zu versuchen, auf das Geschehen im Ausschuss Einfluss zu nehmen, das ist halt eigentlich gar nicht sinnvoll. Wir sollten auch nicht auf Ergebnisse aus dem Ausschuss warten, sondern wir wissen ja im Grunde genommen, was Sache ist. Wir kennen die Gefahren und wir sollten uns einfach dafür engagieren, dass wir eine bessere Welt bauen und den Ausschuss einfach erstmal laufen lassen. Naja, also wir können durchaus jede Woche Herrn Kiesewetter und die Vertreter der CDU fragen, wann es denn den nächsten Livestream geben wird. Aber jetzt, ich sag mal, Grüne und SPD noch stärker zu belagern mit Forderungen, Grüne und Linke stärker mit Forderungen zu belagern, würde die wahrscheinlich überlasten. Also gucken, was in unsere Richtung läuft als Piraten, was wir unterstützen können. Und da, wo es eben nicht läuft, versuchen, nochmal einen Punkt zu machen und zu sagen, nee Leute, so bitte nicht, wir wollen einen Livestream haben, und wenn es nur einer pro Quartal ist, wo ihr eure Arbeit nochmal besser erklärt und ihnen da einfach keine Möglichkeit lassen zu entkommen, beziehungsweise neue Möglichkeiten zu geben, sich wieder mal zu blamieren und zu zeigen, das Thema geht uns am Arsch vorbei und was ihr Bürger wollt, ist nicht das, was wir wollen. Sorry, Diani. Kein Problem. Ich denke, dass wir eine große Aufklärungsarbeit machen sollten, also quer durch die Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen halt, also diesen Themen einen Normalverbraucher zu erklären, was passiert mit den Daten, wie wurden die Verstoße gegen das Grundgesetz, also die eine einfache Art darzustellen. Man sollte die vielleicht die Berichterstattung unterstützen. Man sollte vielleicht sich auf weder netzpolitik.org oder andere Webseite aufbauen, wo die alle relevanten Dokumente durchschaubar sind, als suchbare Datenbank. Man sollte auch vielleicht Fragen Crowdsourcing, die vielleicht relevant sind zu den Themen, zum Beispiel die nächste Sitzung oder wann der BND-Chef Hanning oder sein Vorgänger und die unterschiedliche Zeugenlisten zum Beispiel, wenn man sich vorbereitet und da man also wirklich zeigt, dass man wirklich Regelinteresse zeigt. Das ist einfach nicht irgendwie, wie man vorhin erwähnt hat, dass es einfach an die Länge zieht und dass die öffentliche Interesse schwindelt und oder verschwindet. Und zum Beispiel ein Stenograf wäre auch toll. Und versuchen, Experten einzufragen, also vielleicht die einfach nur als Unterstützung, weil wie gesagt, die Personal Ressourcen sind sehr knapp, die sind überfordert überhaupt mit diesen Daten von geschwärzten Dokumente. Die haben nur eine begrenzte Zeit in diese Vorbereitung, dann kommt was anderes dazu. Ich denke, dass wir einfach wirklich uns beteiligen sollen, Leute und junge Leute einladen, dass sie auch mitsitzen sollten in diesen Ausschüsse und versuchen, direkt danach oder den Tag danach die Themen in die Öffentlichkeit zu besprechen. Also diese 5 Hops, diese 5 Ebenen, ist es wirklich erschreckend und hieß es auch, dass man sammeln bis das Zeug hält. Was heißt das denn? Es klingt ein bisschen so wie Bluffdale oder NSA-mäßig. Also wo ist da die Kontrolle? Dass man irgendwie direkte Fragen stellen kann und vielleicht auch noch wie die GCC und die Humanistische Union gemacht hat, dass man versucht, rechtmäßig da einzuwirken, um auch Druck aufzubauen. Also wenn wir das einfach durchlaufen lassen, wir werden auch so keine Ergebnisse kommen und wir werden so wie in der Iconal, das dann Echelon, das kann so weitergehen wie vorher. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie wie in den USA mal gab, in dieses Church Committee, dass man tatsächlich irgendwie Maßnahmen und vielleicht ein Gericht oder eine neue Gerichtbarkeit über diese Dinge vielleicht erstellt, was vielleicht noch nicht existieren. Ja, und ich habe einen Punkt, den ich für dich ganz interessant fand. Du hast jetzt gesagt, wir sollten halt vielleicht eine Internetseite machen, wo wir die ganzen Informationen zusammenfahren über die Überwachungsprogramme. Da habe ich jetzt in unserem Sitzungspad in der Zeile 22 und auch hier in dem Mumble-Chat einen Link gepostet auf ein Projekt, das sich NSA Observer nennt. Da geht es darum, halt die verschiedenen Überwachungsprogramme und die ganzen Unterlagen auch zu ordnen. Einer, der da auch beteiligt ist. Kommentare, dass die Leute auch kommentieren können oder vielleicht fragen. Ich weiß nicht, wie wir das unterhalten können oder so, aber dass das Volk sich vielleicht überhaupt da einbringen kann und dass wir nicht immer ständig unter uns reden. Wie beziehen wir vielleicht jüngere Leute ein oder vielleicht irgendwie an Schulen, an Universitäten, so halt, ne? So meine ich das auch. Was mir noch ganz wichtig wäre, dass wir eine relativ einfache Sprache benutzen bei den Leuten. Ja. Dass wir in unserer Filterbubble, wo hier, was weiß ich, 100, 200 Leute es verstehen, was wir sagen, sondern dass wir außerhalb uns irgendwie ein Credo nehmen, das ganz einfach zu erklären, dass es wirklich jeder versteht. Weil wenn wir, also in dieser ganzen Netzgemeinde, anfangen miteinander zu kommunizieren, ist es für außerhalb von unserer Bubble, versteht es kaum noch einer. Das wäre halt nochmal wichtig, meiner Sicht. Und das ist halt wichtig, dass wir auch, was wir schreiben, also wirklich relativ einfach gestalten und dass wir nach außen bringen und auch in den ganzen Infostände oder wir haben ja jetzt am Samstag haben wir so eine Demo, die heißt Glücklich statt Überwachung, diese ganzen Mottos mal ein bisschen positiver sehen, ohne mit den erhobenen Hand, dass wir versuchen, den Leuten klarzumachen, positiv klarzumachen, warum wir das wollen. Weil wenn wir mit den erhobenen Zeigefinger fahren, ist das Problem dann Gewinn die CDU oder die Regierung, weil dann sind wir ja nur Nörgler. Dann kann man sagen, ach, lass die mal reden. Versuchen wir es aber mit einem positiven Aspekt rüberzubringen, sehe ich das eigentlich einfacher und dass die Leute das auch besser begreifen. Ja, da schwingt natürlich im Hintergrund jetzt so ein bisschen mit, was du sagst, dass wir in der Vergangenheit halt eben einfach mit unseren Botschaften noch nicht wirklich durchgedrungen sind oder zu wenige Leute eigentlich mitreißen konnten in dem ganzen Thema. Du musst es einfach runterbrechen, wenn du einfach sagst, benutzt bitte, was weiß ich, ein PGP-Key, das versteht wieder 95% der Bevölkerung nicht. Wenn du aber sagst, du benutzt doch bitte bei der E-Mail wie beim Postverfahren, was weiß ich, per Einschreiben oder so als Vergleich. Einschreiben hat jeder schon probiert und kennt jeder. Wenn du den Leuten sagst, die Metaebene, dann überlegt sich jeder, was ist das? Dann musst du einfach einen Begriff nehmen, jetzt bei den Südländern, bei uns ist es Cousin fünften Grades oder sowas. Irgend sowas ganz Einfaches, dass es banal ist, dass die Leute halt verstehen, das wollte ich damit sagen. Ja, im Bereich der Krypto-Party hat sie jemand, einer der Veranstalter, ganz gut formuliert. Wir kennen diese Situation aus den 90er Jahren. Wer da einen Windows bedienen konnte, einrichten konnte, der hatte plötzlich in der gesamten Verwandtschaft PCs zu administrieren oder einzurichten und den Leuten das zu erklären. Wir müssen jetzt eigentlich genau diese Geschichte nochmal für den Bereich PGP, für sichere Kommunikation, für Verschlüsselung machen. Jeder, der selber da Experte werden kann, soll alles dran setzen, das irgendwie hinzukriegen, dass wir dieses Verschlüsselungsding breit kriegen und zum Standard machen. Und das wird dann vielleicht 5 oder 10 Jahre halten. Und dann müssen wir wieder irgendwie was anderes vordenken, vorleben und den Leuten vermitteln. Bricht doch PGP und Co. mal auf einfache Sprache herunter. Ich finde, Bob und Alice sind da nicht hinreichend. Erst recht, wenn es dazu kommt, Schlüssel über Out-of-Band-Kanäle auszutauschen. Ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, die wunderbare Crypto-Party-Leute hier in Berlin haben rege Interesse erweckt. Die sind mehrmals in der Woche unterwegs. Die schaffen das. Und Leute, die damit überhaupt nicht eingeweiht sind, zu erklären. Ich würde eher dieses Abwehr, die Crypto-Party-Leute lassen und dass wir uns vielleicht konzentrieren als Crowdsourcing überhaupt dieses NSA-Skandal oder was wie es die Deutsche Republik halt so betrifft, die Programme und so weiter und die Rechtmäßigkeit da aufzuklären. Also du würdest sagen, halt Informationen zusammentragen, einfache Sprache, positive Ziele formulieren, praktische Gegenmaßnahmen einleiten. Genau, eine ist eine Aufklärungskampagne, so Twitter und wie auch immer, Leute einzubeziehen, also junge Leute, Leute aus der Unis, wie auch immer, irgendwie, dass die Ausschüsse gut besucht sind, Leute dazu ermutigen, zu bloggen und sich selbst zu informieren, vielleicht Mumble-Runden, also dass Leute oder Talk-Radios, Leute da anrufen können, ihre Fragen stellen. Ich denke, es braucht wirklich eine massive Offensive, um da überhaupt da mitzuwirken, dass es auch an der Bevölkerung vielleicht endlich mal ankommt. Ich sehe so ein bisschen das Problem, dass man niemanden verständlich machen kann, was es bedeutet. Alle sind irgendwie ratlos aus meinem Bekanntenkreis, wenn ich sie frage, ja, willst du nicht was dagegen machen? Ja, aber was für eine Konsequenz hat das? Ist doch nicht schlimm. Das müsste man eigentlich mal runterbrechen. Okay, also quasi eine Art Technikfolgeabschätzung für Internetüberwachung. Aber eben nicht nur auf diesen Krankenkassenfall oder andere, also zwei, drei Fälle, die man so selbst sich zusammenschustern kann, die man dann im Alltag parat hat, um das zu erklären, weshalb es schlimm ist, sondern einfach, ich will nicht sagen Angst machen, aber es gibt ja noch, also Minority Report ist ja vielleicht etwas übertrieben, aber sowas dazwischen, wo einem wirklich klar ist, da vor uns steht eine andere Gesellschaftsform und die sieht möglicherweise so aus, wollen wir das wirklich? Nur bist du nicht mehr zu hören für mich oder könnt ihr ihn hören? Nee, ich auch nicht. Okay, ich weiß auch nicht, was mit dem jetzt Headset hier ist. Jetzt ist er da. Hm? Ich meinte, dass man ja, das irgendwie noch griffiger hat, was es eben bedeutet, damit man im Alltag das so, damit im Grunde genommen jeder Pirat das irgendwie besser vertreten kann. Vielleicht könnte man dazu Künstler oder Data Visualization Leute dazu aufzufordern oder helfen, fragen, ob sie für uns irgendwelche Grafiken erstellen können, wie der ein Social Graph aussieht, wie der dreidimensionelle gläserne Mensch heutzutage, wie in Echtzeit seine Daten über ihn erfasst sind, also dass er wie seine Data Trail, also wie die Datenspuren, der hinterlässt und was man daraus machen kann. Also wie in den USA zum Beispiel, wie man auf ein No-File-List kommt. Also aus manchmal rein willkürliche Zusammenhänge zum Beispiel. Dass man vielleicht das irgendwie vielleicht visualisiert, dass man vielleicht irgendwie so ein Wettbewerb, irgendwas, wer macht der beste eine Datenvisualisation für Überwachung und wie fünf Ebenen aussehen oder wie drei Ebenen aussehen, was mit deinen Daten passiert, was mit WhatsApp, wenn es an Dritten weitergeleitet wird oder irgendwie, also dass man quasi so ein Social Graph herstellt und dann vielleicht wird es irgendwie erklärlich für die Menschen. Ich weiß es nicht, das ist nur ein Vorschlag. Okay, Cola ist am Mikrofon. Du hast eine Frage. Ah, hi Somp. Naja, da verstoße ich wieder mal gegen die Regeln, so wie ich halt bin. Aljoscha und Dani haben eigentlich mehr oder weniger dieselbe Frage gestellt und ich würde gerne antworten, wenn ich darf. Wir haben gerade eine Steilvorlage bekommen. Es muss etwas Erlebbares sein für die Leute und mit der Maut haben wir jetzt eine Möglichkeit, eventuell darauf hinzuwirken, dass wir genügend Partner finden, die dann den Bürgern die Möglichkeit geben, sich dort am Jahresende genau ausdrucken zu lassen, was über sie erfasst wurde. Das ist erlebbar. Wenn wir sehen, was da passiert, wir sehen, die Maut wird neutralisiert durch die Steuern, wissen wir sofort, es ist ein anderes, ganz anderes Ziel. Man will nur die ganzen Schilder da vorne in Ruhe fotografieren können. Wenn wir jetzt zu viel Krach machen, glaubt uns das wieder keiner. Aber wenn wir uns auf so einen einzigen Punkt konzentrieren, dass der Bürger den Ausdruck zu Hause hat, wenn sie geblitzt werden, sind sie auch wie die Blöden und versuchen dagegen zu klagen. Dann haben wir etwas, wo die gar nicht wissen, wo das herkommt. wo eventuell die Chance besteht, durch gesellschaftliche Prozesse, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was wir ja haben, weil wir ja im Netz groß geworden sind. Solche Sachen sollten wir meiner Meinung nach suchen und dann, solange wie wir die Chance haben, vielleicht wird das Ding ganz gekippt, aber sie haben es nicht umsonst gebaut und bei den LKWs ausprobiert. Also werden es immer wieder hochholen, dass wir uns langfristig auf so etwas konzentrieren und unserer Aufgabe und Rolle als Bürgerrechtspartei gerecht werden und dort einfach nur auf die Bürgerrechte gehen. Weil man nimmt es uns nicht ab. Du siehst, auch hier sind heute nur 50 Leute. Also müssen wir einen langsameren Weg gehen. Ich denke, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Unser Folge-F ist uns gerade irgendwie abhanden gekommen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder da. Das, was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, gut, wir haben jetzt ungefähr 3 Stunden drüber gesprochen. Ich glaube, es sind einige interessante Dinge rübergekommen, wie es im Ausschuss zugeht. Ich glaube, was nochmal deutlich geworden ist, wenn man dagegen vorgehen möchte, dann muss man auf jeden Fall interdisziplinär agieren. Das heißt, da gehört einfache Sprache dazu, da gehören aber auch vielleicht kreative Ideen dazu, künstlerische Ideen dazu und viel Einfühlungsvermögen und viel Kommunikation, überhaupt das Problem erstmal deutlich machen. Was den Ausschuss anbelangt, ist es eben einfach so, da können wir so direkt nicht eingreifen. Man kann natürlich das Geschehen auch dort kommentieren. Ich wollte einfach, ich denke mal einfach, dass wir an der Stelle irgendwo jetzt auch zum Schluss kommen müssen, weil es schon 5:45 ist. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, dass sich die Zeit genommen haben, um hier ihre Eindrücke so beizusteuern. Würde aber noch gerne auf die nächste Woche nochmal ganz kurz ein paar Worte verlieren, was da eigentlich passiert. Es wird ja so sein, am 5. November ist ja die Filmpremiere von Citizen 4, dem Film von Laura Poitras, Dokumentarfilm über Edward Snowden und die NSA-Leaks. Am 6. läuft der, glaube ich, in Deutschland an. Ich glaube, Diani kann dazu, glaube ich, ein paar Worte sagen zu dem Film. Du hast, glaube ich, auch schon ein paar Ausschnitte gesehen. Ja, aber nur Ausschnitte. Film wird überall als überragend in der Presse erwähnt. Das ist natürlich ein Porträt. Das ist nicht eine reine Berichterstattung per se. Es ist trotzdem ein Dokumentarfilm über die, wie man der Zeuge oder Person Snowden quasi in Hongkong mit Ewan Caskell und Ben Greenwald und Laura. Natürlich wie er in Kontakt getreten ist mit Laura und mit Glenn Greenwald und das ist sehr interessant, der Person Snowden erstmal zu erleben auf der große Leinwand sozusagen. Das, was uns immer gefehlt hat bei den Whistleblowers, es war, der wurde entmenschlicht oder sie wurde entmenschlicht, so wie Chelsea Manning. Man hat keine Eindrücke gehabt von diesem Mensch. Es war irgendwie so ein Soldat. Als es dann plötzlich bei einem Prozess gab es ein Leak und dann hörte man Chelsea Mannings Stimme zum ersten Mal. Das war wirklich irgendwie sehr beeindruckend, was sie dazu bewegt hat, überhaupt diese Datensatz an WikiLeaks weiterzuleiten zum Beispiel. Und da gab es eine sehr menschliche Beweggrund und ich finde, dieses Film ist auch eine Hybrid, wie Laura Poitras so arbeitet. Die ist Filmemacherin, Künstlerin und Journalistin und ich denke, das ist eine Mischung von diese drei Aspekte. Und ich denke, das ist wichtig in vielleicht, das war ihre persönliche Wahl, ein Mensch und was diesen Mensch bewegt hat, alles zu riskieren und vielleicht nie wieder nach seiner Heimat und oder wird für immer auf der Flucht sein, um für das Gemeinwohl, um Aufklärung über diesen Vorgehen von der NSA und die andere GCHQ und wie die alle heißen. Manche sagen, der hat nicht genug journalistische Dienst. Ich traue ja vollkommen zu, dass sie das irgendwie in richtigem Maß findet. Ich empfehle jedem, das zu sehen, weil es vielleicht dann wer die Leute bewegt, ja, und das ist vielleicht eine interessante Art und Weise, wie man dieses Thema auch die Menschen dazu bewegt, irgendwie eine Meinung überhaupt zu haben, ja. Ich glaube auch, also Snowden ist der erste Whistleblower, der auch die Möglichkeit hat, als Person zu wirken, halt durch Live-Auftritte per Video, aber eben auch durch den Film. Das glaube ich noch nie, vielleicht auch das nochmal, das Bewusstsein von einigen Leuten verändern. Ja, nächste Woche haben wir auch noch, glaube ich, am 6. November halt die nächste Sitzung vom NSA-Untersuchungsausschuss. Wieder zwei BND-Zeugen erwartet werden, beziehungsweise die Vernehmung der letzten Zeugen wird, glaube ich, verschoben. Also die sind jetzt mal abgebrochen worden. Ja, fortgesetzt, genau. Fortgesetzt, also das heißt, da wird sich dann zeigen, ob jetzt die Abgeordneten dann Zugang zu Informationen hatten. Ansonsten kann man wieder André Meisters Blog folgen oder der Diani auf oder Daniel bei der Frank. Oder eben auf Twitter als Live-Twit. Genau. Aber dann sollen wir das alles in einen Ort alles zusammenpacken, wo die Leute irgendwie da durchgehen können, finde ich. Also es wäre vielleicht hilfreich. Twitter ist manchmal auch sehr, es ist gut à la minute, ja, wenn man nicht dabei sein kann, aber auf Dauer, das ist irgendwie anstrengend, dass die Leute da durchforsten können, finde ich. Ja, wenn die richtigen Kanäle so ein Storyfy, ne, dass jemand ein Storyfy am Ende des Tages zusammenstellt oder sowas, ne, dass die Leute einfach alle Twitter-Feeds zusammen hat und dann kann man irgendwie so einen guten Eindruck von jedem Untersuchungsausschuss, dass da tatsächlich irgendwie getwittert worden ist zum Beispiel. Ja, man kann sich eine Liste anlegen. Also ich habe zum Beispiel eine Liste von allen Abgeordneten und von den Anwälten, von den Notenanwälten und da sind meistens die interessantesten Sachen halt drin. Ich wollte jetzt dann doch zum Schluss kommen, aber nochmal auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar auf die sogenannte FIS-Konferenz. Das habe ich jetzt auch in Zeile 24 in das Pad geschrieben und ich poste das dann mal in den Mumble-Chat. Das ist eine Konferenz, die findet am 7. und 8. November in Berlin statt, also am 5. Filmpremiere in Berlin mit Laura Poltras, am 6. Untersuchungsausschuss und am 7. und 8. diese FIFCON-Konferenz. Da werden also namhafte Leute, glaube ich, auftreten. Wolfgang Neskup, Frank Rieger, auch Patrick Sensburg ist eingeladen und ist, glaube ich, mittlerweile bestätigt. Der wird am Samstag dort erwartet. Und da wird es eben schwerpunktmäßig auf dieser Konferenz, die ist an der TU Berlin, um den Untersuchungsausschuss und die Nachrichtendienste gehen. Ich glaube, dass das eine super Gelegenheit ist, sage ich mal, um sich aus nächster Nähe darüber zu informieren. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt, außer Christoph kommen ja jetzt alle aus Berlin. Wer von euch sich das schon im Kalender eingeplant hat, dass er da hingeht? Ich werde da sein, soweit ich kann und nicht anderweitig gebunden bin. Freitag wird schwierig, aber Samstag geht. Naja, bei mir ist es halt ein bisschen schwierig, weil ich ja aus Ingolstadt komme, ich will da relativ weit fahren. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffen kann. Freitag sieht aber schlecht aus. Wird da ein Stream geben, Entschuldigung? Ja, es wird ein Stream geben von der Konferenz. Haben die auf der Seite geschrieben? Gibt einen Stream. Cola, du hast noch eine Frage. Nee, Jens, euch ist was die Finger geronnen. Dani hat gerade eine super tolle Idee gehabt und keiner hat sie festgehalten. Wir müssten die Ressourcen haben. Bernd ist hier, Monopol ist hier. Können wir nicht sind ja nur 5 verschiedene Sachen, die live sind, durch unsere Webleute auf einer extra Unterseite zusammenfassen? Das macht gar nicht so viel Arbeit. Stimmt. Meinst du wie ein Storyfy oder was meinst du? Sowas in der Richtung. Einfach so, wie unsere Möglichkeiten sind, damit es an einem bestimmten Punkt ist, dass die Leute sehen. Bei jeder Sitzung. Genau. Bestimmt. Also ich halte es auch. Also ich habe ein Domain angemeldet, heißt NSA Watch. Können wir gerne dazu verwenden. Da ist nichts drin. Also zum Beispiel. Oder du hast auch was anderes vorhin, NSA Observer oder was hattest du da gesagt? Also ich hätte noch Inquiry Watch anzubieten und ich finde es auch gar nicht verkehrt, wenn wir das auf mehrere Domains verteilen. Falls dann ein Domain-Inhaber irgendwann mal einen Fehler macht, rausgekickt wird, gibt es immer noch ganz viel andere, die entsprechend die Inhalte verteilen können und ja, dann kann man vielleicht eine einzelne Person angehen, aber es sind noch genug andere da, die dann auch erst wieder einen Fehler machen müssen. Das ist doch echt eine super Idee. Vielleicht können wir in der offenen Sitzung dann gleich noch darüber diskutieren. Ich würde jetzt aber sagen, weil es 0 Uhr ist, würde ich jetzt die Podiumsdiskussion dann doch beenden. Bist du weg? Oder hast du noch? Ich bin da. Hallo? Ich habe vorhin nichts mehr gehört. Sorry. Ich bin da. Ich würde jetzt aber halt an der Stelle, weil es wirklich auch schon spät ist, die Podiumsdiskussion beenden. Ich bedanke mich nochmal bei allen auf dem Podium für die Teilnahme und für die Inputs, aber auch bei den Zuhörern für die Geduld. Und dann würde ich sagen, kommen wir am besten alle hoch in den Raum Dicker Engel, oder? Und dann können wir uns halt so vielleicht noch unterhalten, wer Lust hat. Können wir vielleicht gerne ein andermal auch machen. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und alle Mitbeteiligten. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen und alle, die zugehört haben. Ich muss leider jetzt irgendwann mal aufgehen. Also ich komme noch mit rüber. Ich habe es auch hier erst 23.05 Uhr, insofern noch mindestens eine Stunde oder zwei Zeit. Würde mich freuen, wenn ich da noch viele von den Zuhörern auch entsprechend sehe. Und kleiner Hinweis noch, 50 Leute zusammenzukriegen, ich finde, das ist auch schon mal eine ganz große Leistung. Es sind wieder Menschen, die das Thema potenzieren können. Und das sollten wir nicht einfach versuchen, irgendwie klein zu reden. Genau. Aufnahme, Stopp. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.